Freitagabend. Bisschen später als 18 Uhr. Aber die Weltraumaffen sind trotzdem da. Hallo, hallo. Momentan noch zu zweit, aber ihr kennt das ja, das ändert sich im Laufe der nächsten Minuten hoffentlich. Genau. Halt mal keine Republika. Das ist doch schon mal, da fällt euch doch schon mal ein Stein vom Herzen. Ne? Also. Heute machen wir was ganz Gesundes, was für das Gehirn des durchschnittlichen Menschen überhaupt nicht abträglich ist. Wir gucken uns Fernsehen an. Ja, ich habe auch gerade, bevor ich heute von der Arbeit aufgebrochen bin, nochmal kurz auf mein Handy geschaut und gesehen, dass der Holger von Rassengeschmack auf dieses Ding wohl auch schon reagiert hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ja, unseres wird natürlich besser. Ja, es geht um Unbubble und Rammstein, Lizzo und Co. Boykottieren nach Vorwürfen? Fragezeichen. Und Machen die was jetzt ist ein da? Crossover oder was? Ja, wahrscheinlich. Rammstein und Lizzo und natürlich auch Co. Und Das ist der Co., mit der ja. Maske, ne? Co. Das sind alles eine Gruppe, würde ich sagen, ne? Ja, auch ein, das gleiche Publikum auch halt, ne? Ja, und auch immer genau das gleiche Problem, ne? Okay. Dürfen Künstler noch Künstler sein oder müssen in Zukunft nicht nur die Inhalte der Kunstwerke, sondern auch das Verhalten der Künstler irgendwie Regeln unterliegen? Brauchen wir einen Künstlercode, der Künstlern vorschreibt, mit wie vielen Musen sie pro Buch oder Langspielplatte irgendwie in die Kiste dürfen? Oder haben wir den sogar schon auf Twitter und er besteht aus den üblichen Verdächtigen, die immer Hilfe, Hilfe schreien und Könnte gib mir sein, ja. Macht und die Menschen leiden. Aber glücklicherweise bezahlt ihr alle jeden Monat 18,36 € nicht nur für die neue Doku-Drama-Serie über die Klimakleber, die jetzt bald kommt, sondern auch für wunderbare Formate wie 13 Fragen. Dann hören wir mal rein. Hier kommt die erste. Ständig neue Fälle von mutmaßlichem oder tatsächlichem Fehlverhalten von Künstlern oder Künstlerinnen. Brauchen wir mehr aktiven Widerstand, mehr klare Kante, also Boykotte? Wenn ihr sagt, ja, das ist besser, wenn wir das tun, dann würde ich euch bitten, geht bitte aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nee, das ist der falsche Weg, dann bitte aufs gelbe Feld. Und Ich bitte. sagte, die Tante mit dem Problempony geht aufs grüne Feld. Also auf hier schuldig. Mehr Boykotte, wir müssen unbedingt alles verbieten, Feld. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, Fehlverhalten von Künstlern klingt auch schon mal gut. Irgendwie nicht im Takt Musik gespielt oder die Farben auf dem Bild beißen sich oder was ist Tja, oder halt Fehlverhalten? einfach Klaus Kinski. Ja. Könnte auch sein, ja. Hört ihr noch Rammstein? Wie sieht's aus mit Michael Jackson oder Lizzo? Es gibt ja leider etliche Fälle, alte wie neue, von mutmaßlichem Fehlverhalten oder tatsächlichem Fehlverhalten. Jeder Fall ist anders, jeder Fall muss anders bewertet werden. Aber fast alle haben gemeinsam, es geht um Machtmissbrauch und teilweise sogar um Straftaten. Müssten wir da als Gesellschaft nicht viel schneller klare Kante zeigen und sagen, auch wenn du juristisch als unschuldig giltst, du wirst jetzt erstmal boykottiert? Oder sagt ihr, nee, Moment, das ist der völlig falsche Weg. Schließlich ist ja die Unschuldsvermutung ein sehr hohes Gut. Mal sehen, ob wir am Ende zu einem, wie auch immer, gearteten Kompromiss finden. Jetzt. Bei so einer Prämisse würde ich schon mal sagen, nee, eher nicht. Also, da sehe ich jetzt keinen Kompromiss. Was soll denn der Kompromiss sein zwischen, ja, teilweise ist es, was hat er gesagt? Ja, strafbar und teilweise nicht und Machtmissbrauch. Also. Und ist ein Boykott nicht eigentlich so eine Sache, die halt selber irgendwie entscheidet, ob sie erfolgreich ist oder nicht? Also je nachdem, wie viele Menschen sich einer Sache halt anschließen. Und bei Rammstein hat das, glaube ich, wenn ich mir die Konzerte so angucke, halt auf jeden Fall nicht so in dem Umfang funktioniert. Ich glaube, auch Lizzo ist nicht wirklich kaputt. Jetzt nachdem, also nur um die Leute zu nennen, die hier unten drin stehen. Aber es gibt ja auch Leute, die hat das wirklich getroffen. Ja, weil die braucht man nicht mehr reden. Das hat sich ja schon geklärt bei denen. Die braucht man nicht mehr boykottieren. Jetzt erstmal die Frage an euch. Was ist, wenn man ganze Gruppen irgendwie komisch findet? Darf man die dann auch boykottieren? Zum Beispiel nicht mehr bei denen kaufen? Oder ist das dann wiederum... Wegen dem Machtmissbrauch von denen, ja. Was würdet ihr sagen? Grün, ja, schneller Boykotte, schneller klare Kante oder gelb? Nein, bitte nicht. Das ist der falsche Weg. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bela, du warst gerade beim Rammstein-Konzert in Wien. Wie war die Stimmung? Also war das so ein trotziges jetzt erst recht oder war das so, ich feiere hier total, aber habe trotzdem ein schlechtes Gefühl? Wie ging es dir? Die Stimmung von den Fans her war super. Die haben dann auch alle geschrien, wir halten alle zusammen. Wir haben es schon gemerkt, dass die Künstler angespannt waren. Sie haben einige Songs mit Absicht nicht gespielt. Dicke Titten. Genau. Ansonsten, das war nicht mein erstes Rammstein-Konzert. Ansonsten war die Stimmung wie immer. Und wie hast du die Proteste erlebt vorm Stadion? Die Proteste habe ich ein bisschen lächerlich empfunden. Was ich arg fand, war Kill Till. Da habe ich auch ein bisschen lachen müssen. Aber ansonsten, ja, wenn die das machen möchten, protestieren möchten, sollen sie ruhig protestieren, ja. Ich finde, man sollte trotzdem auf Rammstein-Konzerte gehen, weil es um Kunst geht, um jahrelange Kunst. Rammstein hat Millionen Fans auf der ganzen Welt und wegen einem Vorwurf, was noch nicht einmal bewiesen wurde, sollte kein Konzert abgebrochen werden. Katharina, du hast dich ja beteiligt an diesen lächerlichen Protesten. Warum? Warum standst du da vorm Stadion? Also ich habe an diesen Protesten teilgenommen und dort auch eine Demo-Rede gehalten, weil ich mich seit vielen Jahren vornehmlich in der Filmbranche gegen sexualisierte Gewalt engagiere und eben weiß, wie es ist, in einem Business zu arbeiten, wo Gewalt gegen Frauen oder weiblich gelesene Personen einfach normalisiert ist. Und das kann Gewalt in der Sprache sein, das können... Einfach normalisiert. Nein, du bist total normalisiert und das Schauspieler nicht. Ich verstehe auch gar nicht, wie man das überhaupt aushalten kann. Von widerlichen Gewalttätern und so. Schon komisch, ne? Aber auch bei ihr so, dass der Bezug auf irgendeine Branche oder so, als wenn das in irgendeiner Branche schlimmer wäre als in einer anderen Branche oder so. Das ist auch mehr geworden. Naja, mit so einer oberflächlichen Geschichte wie Schauspielerei kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt schlimmer ist als, ich sag mal, Fleischerhandwerk oder so. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch so, wo kann ich denn mit meinem Aktivismus Aufsehen erregen? Wenn ich sage, hier die grobe Fette aus der Berufsschulklasse ist von ihrem Meister angefasst worden oder Rammstein tut Frauen K.O.-Tropfen irgendwo rein oder Schauspieler machen irgendwas. Aus dem kritischen Bewusstsein wissen wir ja, dass nur die Kultur ja unsere Werte schafft. Ne? Deswegen ist das natürlich das Wichtigste. Achso, ja klar. Die Wurstkultur nicht. Nee. Ist ja kein Kulturschaffender, wenn du eine Wurst machst. Lebensmittel sind keine Kulturgüter, ich weiß. Ich meine, ich finde schon, wie gesagt, ich habe ja eben schon auf ihren, jemand, der so rumläuft und nach all den Jahren, ich kann es halt gar nicht mehr ernst nehmen, muss ich wirklich sagen. Wenn ich so einen Pony sehe, dann steige ich eigentlich schon aus geistig und denke mir, nee, deine Meinung ist eh die gleiche wie von 3000 NPCs und du wiederholst jetzt die gleichen Allgemeinplätze und glaubst, man könne irgendwie einen neuen Menschen schaffen, wo sich die männlichen, männlichen Exemplare zu 100% und immer im Griff haben und wo es halt keine schwarzen Schafe gibt. Und das sehe ich halt einfach nicht ohne Euthanasie und Umerziehung. Ja, wo es auch keine gewollten Beziehungen irgendwie gibt. Am Arbeitsplatz oder so. Ich habe ja nichts gegen festes Weltbild, aber die, wie gesagt, die reflektieren sich eben aber auch nicht mit ihrem Wissen oder so. Das ist jetzt wirklich auch so, wie du sagst, dass es eben seit Ewigkeiten dasselbe ist, ne? Wenn man die gleichen komischen Beschreibungen, irgendwelcher Szenen oder so, irgendwelcher Berufsbereiche oder sowas, ne, zum Beispiel, und immer die gleichen Sprüche und so, da muss man aber immer merken, dass es auch Gegenargumente gibt, ne? Oh nein. Übergriffe sein, eben bis hin zu Vergewaltigungen. Und ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll davon. Und für mich ist Rammstein nur ein Teil dieser Debatte. Ich verstehe. Ja, wir schieben alles miteinander zusammen und behaupten dann, weil die Leute nur aufgrund von irgendwelchen Behauptungen nicht sofort das so betrachten, als wäre es eine Vergewaltigung, würden die Leute jetzt auch sich genauso nicht drum scheren, wenn es eine ist. Ne? Was ja auch schon totaler Quatsch ist. Ja, genau. Solche Aussagen meine ich dann haben, dass sie nicht sich reflektieren, dass das irgendwie auch noch nicht mal irgendwie hinterfragen, wie er so bei den anderen Leuten ankommt oder so. Also wir wissen, dass es falsch ist. Ich verstehe, dass es für Fans eine super unangenehme Situation ist, wenn man realisieren muss, dass eine Person, die man bewundert, womöglich ein Gewalttäter ist. Ja? Und ja, womöglich, ich finde, womöglich hast du vielleicht bedacht, dass da Leute auch auf das Konzert gehen und sagen, nö, ich glaube da nicht dran. Nö, solange das nicht bewiesen ist, habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen. Es sind nicht alle so eindimensional, so auf ein Thema festgelegt wie du. Ja, und sie ist von Beruf Filmregisseurin und beschäftigt sich mit dem Pornografie, schlimmen Zustand. Ne? Was ja als Drehbuchautor, was du schreiben musst. Keine ankommt. Ahnung, dem schlimmen Zustand auf jeden Fall in der Filmbranche, mit anderen Worten, gibt mehr Aufträge. Ja, gibt es nicht den Männern. Es müssen mehr Frauen in die Regiestühle. Vor allem. Verantwortung liegt dann bei uns allen als Gesellschaft, also auch bei Fans. Da geht es dann eben um sowas wie einen persönlichen moralischen Kompass, den wir ausformulieren müssen und nach dem wir uns eben auch konsequent verhalten müssen. Wenn zum Beispiel Was? Was? Was? Der Kompass zeigt von dem Pol, an dem sie sich befindet, immer nach unten. Zu Leute wegcanceln, oder wie? Rammstein-Fans sagen, ich betreibe kein Victim-Blaming, es ist vollkommen offen, es ist aber auch nichts bewiesen und so lange gehe ich auf Konzerte. Kannst du das nachvollziehen? Das kann ich total nachvollziehen und ich finde es eben ehrlicher zu sagen, mir ist das egal und mir ist es wichtiger, meinen persönlichen Spaß hier zu haben, als eben in diese Debattenkultur hineinzuschlagen, ja, wo man dann sagt, nein, das kann alles nicht wahr sein. Also ich finde es ehrlicher zu sagen, es berührt mich einfach nicht. Wenn du für irgendwie auf Lindemanns Seite bist, halt bitte die Fresse, damit wir die Diskurshoheit haben. Schon verstanden, Pony. Genau. Ich glaube es alles gar nicht. Die zwei Wege, die ich gerne hätte, dass du die hast, sind den Typen als schuldig achten und ist mir egal oder schuldig achten und cancel ich weg. Ja. Das sind die zwei Wege, die wir haben dürfen. Eine Unschuld ist in diesem Fall ausgeschlossen. Anscheinend. Was ist mit dir und Rammstein? Du hast doch früher auch Rammstein gehört, oder hörst du noch Rammstein? Ja, also ich habe speziell so, keine Ahnung, 14 bis 18 so sehr viel Metalmusik auch und solche Sachen gehört und auch Rammstein gehört und alles Mögliche. Will ich jetzt erst einmal nicht. Wir haben noch keine Entscheidung, wie sie meinte, juristisch, aber was wir haben, ist eine deutliche Tendenz, die sich aufzeigt, eine Welle an Anschuldigungen. Und das ist in meinen Augen durchaus genug für einen erwachsenen Menschen, da zu sagen, gut, ich werde nicht so tun, als wäre hier nichts. Boykotte sind ein wichtiges Instrument in der Entertainment-, Kunst- und Kulturbranche, da wir in Deutschland durchaus ein sehr gutes Rechtssystem haben, aber nicht alles, was moralisch vielleicht ein Fehler ist, ist juristisch belangbar und da greift dann das Kollektiv ein. Thorsten. Lol. Dann wollte ich halt gerne Hexenprozesse. Ja. Wer bedeutet das doch nicht? Ja, nur weil wir die nicht nachweisen können, heißt das doch nicht, dass wir dich genauso behandeln, du Schuft. Deswegen sind die Hexen trotzdem schuld. Ja. Lass mal untertunken, wenn er auftunkt, dann war eine Hexe und wenn er gecancelt bleibt, dann war er keine Hexe. Ja, was ist das für eine Aussage? Ja, ich muss erst mal sagen, dass unser Rechtssystem toll ist, weil ansonsten sagen die Leute nachher noch, ich wäre hier Delegitimierer oder wie das heißt wahrscheinlich, oder? Ja, wenn das die Gründe für die Aussagen sind, ist das schon schwach, ne? Ich halte es damit Kingsburn im Chat, der sagt, du hast den Hals tätowiert, deine Meinung ist irrelevant. Ich weiß, ich bin manchmal alt und einfach und so, aber ich bin ehrlich. Ich sage ganz ehrlich, das ist mir egal. Ja, ich sage mal ganz ehrlich, die meisten Meinungen sind ja irrelevant, ne? Die meisten Leute haben ja nichts mitzuentscheiden oder so. So, eigentlich egal. Aber die drei da auf dem grünen Feld könnten noch Rammstein canceln, einfach jetzt, so, wenn sie wollten. Die sagen jetzt, was unsere Gesellschaft tun soll. Halt das, was die wollen, soll die Gesellschaft tun. Weil da zeichnet sich eine gewisse Tendenz ab. Kommt wieder nur bis warum. Und natürlich hat auch der Katzenfratzen recht. Was brennt genauso gut wie eine Hexe, noch mehr Hexen. Ja. Also, wir sollten immer noch Leute rankarren. Jetzt ist ja, jetzt haben sie ja als letztes jetzt Maximilian Schell, der ja schon tot ist in den Schlagzeilen. Da hat er auch seine. Ich glaube, und Russell Brand, ne? Ist das. Und Russell Brand ist auch. Ich meine, ja. Die Fragen, das wird nicht weniger werden, weil es gibt immer wieder Menschen, die sich fehlverhalten. Und je prominenter die sind, umso mehr wird nach sowas gegraben. Eben. Ja, vor allem. Da muss man eigentlich nachgucken, was die Folgen sind, ne? Ob irgendwie bleibende Schäden vorhanden sind oder sonst was. Ansonsten, dass wir das einfach mal bei sich bewenden lassen oder so, wenn sonst nichts ist. Ja, irgendwie später halt auch, ne? Und wer darf denn dann am Ende. Entschuldigung. Ja, das war Verjährungsfristen und so. Wer darf denn dann am Ende noch auftreten? Auf wen können wir uns denn dann einigen? Jan Böhmermann. Hier und so deutsch Schlager kommt auch. Also wenn Jan Böhmermann das Einzige ist, was noch kommt, werde ich behaupten, er hat mich vergewaltigt. Der Gedanke kam mir aber jetzt letzte Tage auch mal, dass irgendwie alles, was sie wirklich so möchten, irgendwie mehr so jugendfrei ist. Ne? Also dass sie eben so rechts straffrei ist, jugendfrei. Nur jugendfrei ist straffrei, so habe ich den Eindruck. Wie hat die Frau Vollbrecht das so schön gesagt, irgendwie in einem Tweet die Tage? Diese Generation ist oversexed und underfucked. Und das, glaube ich, stimmt ganz deutlich. Die sind so vollgepumpt vom Kindergarten an mit irgendeinem Kram zu ihrem Pipi-Mann oder zu ihrer Mumu, dass die, wenn sie dann so weit sind, glaube ich, überhaupt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Die wissen, wovon sie redet. Wie siehst du das? Du stehst zwar auf der gelben Seite, auf der nicht so viel boykottieren Seite, aber es ist ja vollkommen klar, hier gibt es viele Grautöne und Zwischentöne vor allem. Gibt es Künstler oder Künstlerinnen, wo du sagst, kann ich auch nicht mehr hören, leider? Es ist ja wirklich sehr privat und persönlich in Teilen auch. Ich habe festgestellt, da kommen wir jetzt kurz weg von Rammstein, dass es mir wirklich schwer fällt, Morrissey noch zu hören. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das, was mich jetzt an ihm stört, immer schon angelegt war in diesen Songs. Die Lamoyanz, teilweise auch unterschwelliger Rassismus, die Selbstgerechtigkeit, Alter, die der späte Morrissey. Alter, die Lamoyanz. Immer mehr ausstrahlt. Das ist alles schon immer da gewesen. Vielleicht wollten wir nicht so genau hingucken. Ich wollte jedenfalls nicht so genau hingucken. Und da merke ich schon, dass es mir schwerfällt. Drei darfst du raten, was ist der von Beruf? Lehrer. Sauberter. Nee, sowas Ähnliches. Musikkritiker. Ja, bingo. Verantwortung für Boykotte an gesellschaftliche Gruppen oder sogar einzelne Fans zu delegieren, finde ich sehr, sehr problematisch, weil Kunst oder die Begeisterung für Musik ja auch was sehr Privates ist. Es ist immer schwierig, den Einzelnen in Haft zu nehmen für solche Dinge. Alice, wie geht's dir? Ich meine, ja, er hat doch gerade auch gefragt, ob man da genauer hingucken muss. Ich meine eigentlich nicht, dass man bei Kunstsachen genau hingucken muss, wie der Künstler dazu denkt oder so. Ja, ich meine, wenn es ihn nervt, wie die Leute sich entwickeln, das ist ihm ja unbenommen. Ja. Ne? Also klar, wir haben es so lustig gemacht, weil ich es in dem Fall halt auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber gut, man muss ihm ja zugute halten, er meint ja wenigstens halt, dass das halt die Gesellschaft nichts angeht. Ne? Also, dass man nicht erwarten muss, nur weil man das selber irgendwie falsch findet, dass andere Leute das auch so sehen. Und das ist ja eigentlich der größte Knackpunkt bei den grünen Leuten da. Ne? Ich meine, du kommst aus der Rap-Szene, da gibt es nun wirklich einige fragwürdige Figuren, die da rumspringen. Ja, sag bloß. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin in unserem Kopf, dass die einen gecancelt gehören und die anderen nicht. Ja. Im Heavy Metal ist alles sauber. Kannst du nicht mehr hören, obwohl es dir leid tut, dass du ihn nicht mehr hören kannst? Boah, so viele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich bin der starken Meinung, dass man KünstlerInnen-Personen und Privatpersonen überhaupt nicht trennen kann. Und da sind in den letzten Jahren einige weggefallen. Gar nicht vielleicht jetzt irgendwie durch Skandale oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil ich mal ehrlich auf den Text gehört habe so, und dann einfach gesagt habe, okay, das möchte ich nicht alleine hören. Und da ist mir persönlich egal, wie viel wurde bewiesen, wie viel ist jetzt tatsächlich vor Gericht gekommen, sondern mir geht es darum, was sagt mir mein Bauch. Und wenn mein Bauch kein gutes Gefühl hat, dann kann ich diese Person guten Gewissens nicht unterstützen. Und das tut man. Starke Meinung. Da müssen wir alle den vergessen. Und wenn sie nicht wieder auftaucht, dann kann ich diese Hexe nicht unterstützen. Das habe ich im Bauchgefühl, ob die verbrannt werden muss oder nicht. Oh Gott. Ja, was hast du denn vorher gemacht? Hast du einfach nicht auf die Texte gehört oder was? Scheinbar, ja. Also ich finde es immer wieder, also bei ihr, wegen mir, das ist ein junges Mädchen, das irgendwie vielleicht auch noch nicht das Englisch konnte dafür oder so. Aber bei den Musikjournalisten halt so zu tun, oh Gott, oh, dieses vor sich her, wie eine Monstranz, vor sich hergetragene Gewissen, so. Ich kann es mir nicht mehr erlauben, Eminem zu hören, weil der gesagt hat, hier, seine Frau soll einen Herzinfarkt kriegen. Ich kann, es geht nicht mehr. Ich habe es versucht, aber es geht nicht mehr. Seht ihr, was ich für ein guter Mensch bin? Ich kann nicht mal mehr Eminem hören. Ich kann das aber nicht mehr. Bin ich. Hört, seht mich an. Ist das ein Susie Grime Cosplay? Wingo, hör auf. Indem man die Musik hört, indem man auf Konzerte geht, indem man Merchandise kauft, unterstützt man diese Person. Bela, du bist weiter nach hinten gelaufen. Ich bin Horrorcore-Rapperin und ich finde, Privatperson und Kunstperson sollte komplett getrennt werden. Österreichische Horrorcore-Rapperin. Sie hat auf jeden Fall Schmäh, das ist schon mal gut. Na, das war ganz arg. Das will ich nicht. Ich bin privat eine ganz andere Person, als ich, was ich in meiner Kunst mache, weil das ist meine Kunst. Und vor allem in Österreich ist Künstlerfreiheit auch sehr groß geschrieben. Deswegen bin ich einen Schritt zurückgegangen. Aber kann man das denn überhaupt? Ein Künstler lebt. Wie sie guckt. Oh, ich meine, ja, ich glaube, die sind wirklich zu beschränkt, um diesen Schritt zu gehen. Die können das nicht. Die können ja, dann ist der gleiche Typ. Das einmal hat er eine Brille auf und einen Anzug und das andere Mal ist, hat er so einen blauen Anzug und ein rotes Cape an. Alles ist der gleiche Typ. Kann man ja nicht voneinander trennen. Es ist so wie eine Behinderung. Es tut mir leid, das so bitter aufsprechen zu müssen. Wie eine geistige Einschränkung, dass man nicht in der Lage ist, zu erkennen, wann jemand ironisch ist oder schauspielert oder einen Witz macht, weil man so drauf trainiert ist, überall nach Dingen zu suchen, über die man komplett die Fassung verlieren kann, damit man als der Beste im Raum dasteht. Dann vor allen Dingen nicht mehr Eminem hören. In der Kunst ist ja absolut auch ausgeschlossen, dass man irgendwas tut, was wahrscheinlich den eigenen Werten auch komplett widerspricht, um es einfach aufzuzeigen. Na, weil es ist alles immer so, die Kunst wird nur von Leuten gemacht, die das da drin tun, was sie sowieso tun. Ne? Also zum Beispiel die Alien-Filme, die sind auch von echten Aliens gedreht, ja. Die mal kurz aufgehört haben. Andere das muss Leute ja auch so sein, du kannst ja den Aliens nicht die Plätze wegnehmen als Darsteller. Ja, du kannst das Alien nicht von dem Film trennen, das geht nicht. Das ist wie mit dem Facehugger, die kann man ja auch nur sehr schwer von den Gesichtern trennen. Ja, die SJWs haben auch ätzendes Blut. Wenn sie verletzt sind, dann wird es gefährlich. Lebt von dem Konsumieren seiner Kunst. Wenn wir und mit Kunst und Künstler nicht trennen können, meine ich nicht, dass nicht jemand eine Kunstfigur schaffen kann, die überspitzt ist, sondern einfach rein faktisch. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Der größte Einfluss. Oh. Noch besser wäre nur gewesen, wir leben in einer Gesellschaft. Das ist ja besser gewesen. Ich meine, nicht jeder Künstler, der über die Stränge schlägt, lebt. Also auch wieder so eine, die leben doch davon. Nein, 99% der Künstler leben eben nicht davon. Das ist nur ein ganz kleiner Teil, der davon leben kann. Oh Mann, ey, das ist so. Fluss. Der existiert, ist Geld, finanzielle Mittel. Man konsumiert diese Kunst, man finanziert die Person dahinter. inwiefern lässt sich hier die Kunst und die Person trennen? Denn durch das Konsumieren der Kunst wird diese Person finanziert. Mit dem mächtigsten Mittel, das wir in unserer Gesellschaft haben. Aber ganz kurz, erstmal ist ja so eine prinzipielle Grundsatzfrage, kann man das trennen? Also die Kunst. Also ich würde gerne darauf eingehen, dass hier sofort eingeworfen wird, die Freiheit der Kunst. Mhm. Und keine der Positionen, die wir hier vertreten haben, hat die Freiheit der Kunst in Frage gestellt. Mhm. Und ich finde, das ist so ein Mechanismus, eine Art. Ja, du kannst ja alles machen, du kannst ja jede Kunst machen. Wir sagen ja nur, wenn wir die nicht mögen, dann entscheiden wir das im Nachhinein, was an der Scheune steht. Das hat ja keiner von uns in Frage gestellt. So wie bei Morrissey, ne? Am Anfang hat man den immer gerne gehört und so. Aber dann hat man das festgestellt und dann muss er halt aus dem Plattenschrank gehen. Das ist immer so. Abwehrmechanismus, in dieser Debatte nicht weiterzukommen, weil man immer sofort sagt, hier möchte uns jemand das verbieten. Aber es geht hier um Kritik. Also wenn ich mit 2000 die alte Anita Sarkeesian Nummer 1:1, wortwörtlich. They say, we want to take their games away, but we are just critiquing them. Wir wollen nur, dass sie besser werden. Ja. Ey, nach 9 Jahren kommst du mir mit der gleichen dummen Nummer um die Ecke. Geh weg. Vor dem Rammstein-Konzert demonstriere, wo 50.000, glaube ich, Leute hingehen. Was ist Flinter für alle, die es noch nie gehört haben? Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Trans-Personen, also sozusagen die Gruppe von Personen, die patriarchale Gewalt erfahren. Sozusagen, ja. Sozusagen, ja. Die Personen. Die in meinem Kopf patriarchale Gewalt erfahren. Ich denke, das Wort, die Hassart ist auch für Männer schlecht. Da müssen die das auch erfahren. Wir erfahren die Gewalt des Patriarchats auch jeden Tag. Sozusagen. Strukturell, wenn wir da stehen, dann ist uns doch klar, dass wir eine Minderheit sind. Und eben eines der Mittel, die wir haben, weil wir eben eine marginalisierte Gruppe sind, marginalisierte Meinungen vertreten in einer Demokratie, ist Boykott. Und Leute, die in dem jeweiligen Moment Diskurs... Moment mal, hast du nicht gerade gesagt, dass ihr eine ganz kleine Minderheit seid, dann nutzt auch ein Boykott von euch nichts. Den spürt Rammstein nämlich nicht mal am kleinen C. Oder Jen K. Rowling oder wer auch immer. In Gruppe gehören, deswegen haben wir nichts wird zu sagen. Deswegen wollt ihr auch immer, dass die Normies mitmachen unter eurer Führung. Und die Normies, die nicht mitmachen, werden dann öffentlich vorgeführt, wie bei diversen YouTubern. Gott, ihr seid alle so. Ob mein Boykott angemessen ist oder nicht, ja? Das ist einfach mein Ausdruck meiner politischen Meinung. Und es kommt Thorsten noch mal kurz dran, bevor wir nämlich gleich mal in die systemische Frage reingehen. Jetzt muss man natürlich sagen, weil da wäre ich jetzt bei dir allerdings, die Ausgangsfrage von dir, Jo, war ja schon vorhin, ob wir schneller mit Boykottaufrufen bei der Hand sein sollten, wenn generell sowas passiert, nicht einzeln am Beispiel Rammstein. Und diese Form von Protest finde ich absolut legitim und unterstütze ich auch in vielen Fällen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich finde es falsch, einzelnen Personen sozusagen schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie diesen oder jenen Song hören, weil das ja auch nochmal von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Wie geht's euch denn? Habt ihr irgendeinen Künstler, eine Künstlerin, einen Film, eine Regisseurin, einen Regisseur, wo ihr sagt, habe ich früher geliebt, bewundert, kann ich mir heute aber nicht mehr anschauen oder anhören? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, weil euer persönliches Bauchgefühl ist mir an der Stelle auch wichtig. Wir können ja mal dabei bleiben, was bringt der Protest? Naja, ich habe zum Beispiel früher gern die Ärzte gehört, aber das sind blöde Weicheier, die im vorauseilenden Gehorsam bestimmte Lieder nicht mehr spielen. Die Fanta 4 fand ich mal ganz lustig, so zur Lauschgiftzeit, aber das sind auch solche Leute, die bestimmte Lieder nicht mehr spielen, weil sie dem neuen Zeitgeist nicht mehr entsprechen und so. Es gibt da einige von diesen Leuten, die sich selber verraten haben und die im Endeffekt Handpuppen sind jetzt für Narrative. Also jetzt haben wir gerade, du hast zu Recht gesagt, jeder kann protestieren und boykottieren, wie er oder sie will. Das ist natürlich legitim, aber natürlich versucht man mit einem Boykott auch etwas zu bewirken. Ne? Also nicht nur Flagge zu zeigen, auch nicht nur für die eigene Community, sondern auch darüber hinaus. Alice, was ist jetzt mit Leuten, also wenn man boykottiert und sagt, hört auf, diese Künstler zu hören oder wir rufen dazu auf, wir appellieren an euch. Was macht man dann mit den Menschen, die sagen, nee, finde ich lächerlich. Sag mir nicht, wie ich das jetzt machen soll. Weil das Ziel muss natürlich sein, dass möglichst viele mit boykottieren, damit es auch was bringt, oder nicht? Also da Absolut. Bringt man als erstes die persönlichen Daten in Erfahrung, schreibt die Arbeitgeber an, versucht, die Bankkonten sperren zu lassen, ein bisschen Pizza bestellen, Swatting, wenn es gar nicht anders geht, ne? Was man so macht. Ich glaube, dass es schon grundsätzlich wichtig ist, dass wir uns einfach gegenseitig die Hand reichen und in einen Diskurs miteinander gehen und zu sagen, okay, wie siehst du das? Warum siehst du das so? Was hindert dich vielleicht, gewissen Leuten zu Glauben zu schenken? Wenn wir uns zum Beispiel die Statistiken anschauen, beweisen die uns das komplette Gegenteil. Gegenteil wessen? Das Gegenteil, also die Statistiken sind furchtbar. Es gibt, glaube ich, was war das, 74% von der Frauen in Deutschland. Ah, wo kommt das wohl her? Kommt das vielleicht aus so einer Studie von der Europäischen Union? Das ist natürlich auch so ein Ding, ne, dass die Leute nicht nur verwirrt sind, sondern auch immer von anderen Leuten, von anderen so Aussprechern verwirrt werden, ne? Ja, und halt auch Material gestellt bekommen. Für Informationen nicht versorgt werden, die nur so halb eben richtig sind. Überhaupt. Für die uns noch nicht kennen, so lange hören, die Studie kennen wir sehr gut. Da sind halt so Sachen wie, ich bin auf dem Schulhof mal geschubst worden. Ja, das ist, glaube ich, sogar genau, noch was Sie hier jetzt einblenden, das ist irgendwie YouGov. Okay, schon mal belästigt gefühlt. Sexuelle Belästigung. Ja. Jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, die von einer Seite unerwünscht ist. Hey, Baby. Ja. Das reicht ja schon. Ja. Okay. Aber das sollte sich ändern. Es sollte 0% sein. Genau. So easy. Die Männer sollen aber trotzdem irgendwie die Beziehung weiterhin initiieren bei 2/3 der Frauen oder mehr. Ne? Ich dann wundern, dass wie das genau funktioniert. Sexuelle Übergriffe erfahren. Wieso also ist es so wahnsinnig schwierig, sich auf den Gedanken einzulassen? Wir haben jetzt hier mehrere Dutzend Anschuldigungen gegen eine Person. Diese eine Person sagt nein. Warum glauben wir dieser Person mehr? Woran liegt das? Wieso tue ich nicht? Mehrere Dutzend Aussagen? Ja, Menschen, in solchen Fällen glaubt man eben nicht, da braucht man Beweise, um einen zu verknallen. Ja, der ist ja im Endeffekt freigesprochen worden, weil keiner der Leute, die Anschuldigungen erhoben haben, bereit war, diese Anschuldigungen vor Gericht vorzubringen. Ja. Und dann ist es mir egal, wie viele Dutzende vorher hier ich geschrien haben. Ich erinnere an den Typ, der bei Tucker Carlson ein Interview gegeben hat, behauptet hat, er habe was mit Obama gehabt, irgendwie. Ja, es gibt immer Leute, die irgendwas behaupten. Ja. Aber wenn du dann halt einen Rückzieher machst vor Gericht, und natürlich würde dann hier Pony sagen, das ist ja nur, weil die eingeschüchtert worden sind von Rammsteins Anwälten und so. Aber ja. Jetzt dann nur grundsätzlich gesprochen. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Also ich wäre auch, wenn eine Verurteilung da wäre, wäre ich die Erste, die da mitmachen würde. Das musst du uns erklären, weil das ist ja interessant. Du stimmst ihr zu, dass Frauen, ja, wenn die Verurteilung, Frauen grundsätzlich marginalisiert werden? Genau. Wenn es ein verurteilter Täter ist, ein Künstler, ich rede jetzt als Künstler, ja, wenn es ein verurteilter Künstler ist, bin ich natürlich sofort dabei und sage, hey, du Arschloch, du hast deine Kunst und deine Privatperson nicht getrennt. Ja? Ich meine, ja. Du hast wirklich K.O.-Tropfen verpasst. Ende Gelände, ja. Du bist unten durch bei mir. Ja? Aber es gibt keine Beweise, es gibt keine Fotos, es gibt keine Beweise, die Fotos von den blauen Flecken von einem Mädchen. Ja, in der Rap-Szene, du weißt es genau, ist es genauso gleich, oder? Ja, aber und das ist doch kurz, interessant, was sagt ihr dazu? Ganz kurz zu der Beweislage, wie sollen Sie Beweise sammeln, wenn Ihnen die Handys abgenommen wurden, Punkt 1. Wie will man überhaupt eine Vergewaltigung beweisen? Da fängt schon mal an. Wenn wir uns die Statistik anschauen, also zum Beispiel, ja, das ging ja auch um irgendwelche Drogen, die da angeblich denen verabreicht worden sein sollen. Ja, diese K.O.-Tropfen sind wohl recht schlecht nachzuweisen. Das sollte ich auch sagen, das ist eines der größten Probleme, denke ich mal, bei den Fällen. Dass da oder würde ich vielleicht auch noch nicht vor Gericht gehen, wenn ich weiß, das kann ich eh nicht nachweisen oder so. Ich habe damals, als es dann vermeintlich passiert ist oder so, auch keine anderen Beweise gesammelt. Ja, wenn man keine hat, dann hat man eben keine. Wo kriegen die Leute diese Tropfen eigentlich her? Weil das hört man ja immer wieder in Drinks, in Discos, in wo kriegen die Leute diese Tropfen? Das ist auch für was anderes gebraucht wird. So irgendwie auch mit. Ach so, irgendein zweckentfremdetes Medikament oder was? Ich glaube. Ja, genau was ist es bei euch? Also. Nachgelesen von 2019 war die, glaube ich, von 912 Anzeigen werden 1989 tatsächlich verurteilt. Das bedeutet ja demnach, dass 800 Leute lügen. Und da war... Nee, das bedeutet, dass 800 Leute das nicht beweisen können. Ja. Vor allen Dingen nicht, wenn es jahrelang her ist. Vor allem ist es halt auch so, das ist nun mal, Sex ist eine Situation oft zwischen wenigen Menschen, meist zwischen zweien, ja, je nachdem, welche Neigungen man hat, aber das ist nun mal schwierig. Und das einzig Vernünftige ist, ich meine, wenn ich Backstage zu einem Rockstar gehe, da muss ich schon echt eine Landpflanze sein, wenn ich nicht weiß, was das bedeutet. Und dann gibt es immer noch die sogenannte individuelle Freiheit zu sagen, nee, ich glaube, das ist so ein bisschen hier mehr so Buffet für den Sänger. Da habe ich gar keinen Bock drauf, mich so zu erniedrigen. Und dann gehe ich da halt nicht hin. Ja, den Lindemann jetzt hier zu verteidigen, das ist auch nicht so mein Ding. Also, aber es geht ja nicht darum, den Lindemann zu verteidigen, sondern die Unschuldigen von den Schuldigen zu trennen. Ja, und soweit ich das von diesem Weltpodcast da gehört habe, hat ja auch diese Shelby Lynn oder wie die hieß, die hat ihn ja im Endeffekt auch abgelehnt und er hat sich drüber aufgeregt, aber das war's dann halt auch, ne? Also. Da ging es ja nur darum, ob sie irgendwelche Drogen bekommen hat. In ihren Drink gemischt. Und mehr war da ja eigentlich auch nicht bei der Sache jetzt. Ja, und dann müssen die auch noch unfreiwillig da reingekommen sein oder so, ne? Waren das 900 Anzeigen gegen Rammstein? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, es geht ganz, generell. Ganz grundsätzlich generell. Und das wissen die auch immer alle. Ne? Die wissen wir alle genau, wie viel. Jede Dunkelziffer ist korrekt. Ne? Und es ist mal umgekehrt zu denken, so diese ganzen Anschuldigungen, dass dann jede Anschuldigung, dass es nach deren Leseart dann auch bedeutet, dass jede Anschuldigung dann auch wahr ist. Ne? Und nur die Leute halt nicht verurteilt werden, weil, keine Ahnung, die Gerichte den Männern immer glauben oder irgendwelche Ideen, die sie da haben. Ja, also. Ja, wunderbare Zahlen. Wir nehmen irgendwelche Zahlen und behaupten einfach irgendwelche Sachen und dann läuft es darauf hinaus, lass doch einfach mal alles wegboykottieren, wo irgendwie irgendwer sagt, da ist Rauch. Also ist der Dunkel sind sie mir nicht reell, ne? Die sind ja nicht mehr geschätzt oder ausgedacht oder so. Warum darf der Parabelritter eigentlich nichts sagen? Der ist schon die ganze Zeit. Ich glaube, er setzt gerade an. Weil er das falsche Geschlecht hat, glaube ich. Aber wir stellen das ja gar nicht in Frage. Genau. Der ursprüngliche Punkt war doch jetzt die Frage, wie spricht man mit den Leuten? Nein, ich habe von Rammstein jetzt, ich hab jetzt nichts gesehen, dass... Woher dieses Vertrauen in die Justiz? Also genau, das ist der Punkt, um jetzt auch mal was zu sagen. Ja, woher? Das ist patriarchal, woher strukturell. Vertrauen in irgendwelche... Das ist doch auch der einzige Weg. Auf. Ich meine... Alter. Woher dieses Vertrauen in die Justiz? Der Justiz System. Nicht vertraut. Haha, Bezugssysteme, was ist das? Hallo, ich bin bin die Rapperin. Die Justiz verhält sich nicht so, wie ich das so richtig habe. Sind das nicht Anfänge von staatlicher Delegitimierung oder wie das heißt? Was Sie jetzt da hier an dieser Stelle. Darf ich vielleicht mal ganz kurz das wieder zurückzuführen auf die Frage, die eigentlich ursprünglich existiert hat. So, der Punkt ist nämlich, wenn vor dieser Gruppe der Rammstein-Fans 60.000, 2.000 FeministInnen stehen und im Endeffekt über Statistiken sprechen und was tatsächlich der Fall ist mit diesen Anzeigen normalerweise und so weiter und so fort. Wenn dieses ganze Thema dort schulisch sozusagen korrekt aufbereitet ist, wenn man auf diese Gruppe der Leute trifft, die gerade auf dem Weg sind, in dieses Stadion rein, dann gibt es keine Möglichkeit, die auf einer sachlichen Ebene zu erreichen, weil die in dem Moment moralisch an den Pranger gestellt sind. Da stehen Leute, die sagen, ihr seid Schweine. Guckt euch an, wie ihr da jetzt alle reingeht in diesen Stall. Ja, ja. Boykotte gegen entsprechende Communities von Künstlern beispielsweise können einen Schaden hinterlassen und anrichten, denn der Rammstein-Fan ist aktuell das Ziel allgemein, denn es gibt doch einen Grund, warum sie immer noch zu Rammstein halten. Sie müssen damit doch d'accord sein, was da in den Medien diskutiert wird. Also ist jetzt sozusagen jede einzelne Person, die Rammstein unterstützt, die Rammstein-Merch trägt, die auf ein Konzert geht, irgendwie offiziell mit angeklagt. Und ich finde, das ist durchaus problematisch. Und mir haben ganz, ganz viele Rammstein-Fans und Faninnen geschrieben, die gemeint haben, ich bin total zerrissen, ich finde das absolut grauenhaft, ich habe Tickets für Wien, ich liebe die Band, ich habe mich wegen der Musik damals nicht umgebracht oder irgendwelche Sachen. Also ganz, ganz schwerwiegende, auch persönliche Verbindungen, die nichts mit den Künstlern und den Personen zu tun haben, sondern tatsächlich einfach aufgrund der Lebensgeschichte. Was soll ich jetzt tun? Und denen habe ich gesagt, ey, du musst es nach deinem Gefühl entscheiden, ob du dich in dem Moment damit verbinden kannst, was dann natürlich auch mitschwingt und was so darüber treut, sage ich jetzt mal, und das für dich entscheiden. Und wenn sich dann jetzt so eine Person beispielsweise zusammenreißt und sagt, ey, also ich gehe jetzt dahin und guck mal, wie sich's anfühlt, und dann trifft sie dann wiederum auf so eine Gruppe, die natürlich dann auch die richtigen Dinge sagt, nur eben an der falschen Stelle, dann... Was? Richtigen Dinge an der falschen Stelle. Alter, es gibt kein richtiges Leben in Flaschen. Herr bietet sich mal an. Ne? Alter, also so ein... An der falschen Stelle. Das ist ja wirklich... Ich wasche mich, aber mache mich nicht nass. Also die sagen natürlich das Richtige, aber bitte vielleicht nicht vor dem Konzert. Das ist ja meine Position. Die Leute fühlen sich dann... Ja, die fühlen sich dann beschuldigt, aber die Dame hat ja gerade auch irgendwas geredet von wegen strukturelle und so. Mit anderen Worten, es ist ja sowieso immer die ganze Gesellschaft gemeint bei Rabelritter. Keine Angst. Keiner meint, dass nur die Rammstein-Fans an einem schuld sind. Eigentlich sind alle an einem schuld. Und wir brauchen Kommunismus. Das wäre der Rammstein-Fans sind ja größtenteils weiß. Die sind überall falsch und vom Rammstein-Konzert sind die noch falscher. Das ist natürlich eine tolle Unterscheidung. Wo findet man dann einen gemeinsamen emotionalen Punkt, wo man sagen kann, ich setze mich jetzt mit dir hin und unterhalte mich darüber. Ich fand auch das super. Das, nein, also, ein klassisches Argument im Victim-Blaming, erkläre ich mal kurz. Moment. Das funktioniert so, dass man... Das hast du davon, dass du Appeasement betreiben wolltest. Gerade zurück genau. In die Fresse. Das ist eigentlich genau die richtige Strafe. Was ich aber er wird nicht verstehen, gehen. Er wird weiter buckeln. Eigentlich von Gewaltbetroffenen, aber in diesem Leute, Fall die Leute, die Konzert vor dem gehen, Konzert sind die Leute, die da rumstehen, also sind doch nicht von Gewalt betroffen. Weißt du's? Aber doch nicht von dieser Gewalt von Tindemann. Strukturell. Aber die sind natürlich Flinter. Strukturell. Und damit sind die sowieso unterdrückt. Ich habe hier gerade, war ich einkaufen die Woche, hing an der, da gibt es immer so Zettelecken in den Supermärkten, da hängt echt Band sucht Flinter-Musiker. Musiker. Ich wollte es nicht glauben. Ja, was ist das für ein Instrument? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit Querflinter. Oder so. Pfeifen. Ganz sicher Pfeifen. Ich spiel Querflinter. Oh. Hallo, wir sind die Flinters und wir spielen jetzt unseren Song. Männer sind Frauen, Frauen sind Männer, scheiß drauf, juhu. 1, 2, 3, 4. Strukturell. Teil, dass sie eine Bildungsarbeit übernehmen müssen für die Menschen, die eigentlich in der Mehrzahl sind und in der machtvollen Position. Bildungsarbeit. Dunkel, sich mal um sich schmeißen, das Bildungsarbeit. I educate myself, I'm a shitlord. Thank you, man. Die Gesellschaft ist schuld. Bildungsarbeit abgeschlossen. Nee, aber ich kann es ja noch, ich versuche noch mal in anderen Worten, was er gesagt hat, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage. Er sagt eigentlich, Leute, die da zum Konzert kommen, treffen auf einen Protest, den sie in dieser Sekunde, in diesem Moment, an diesem Ort gar nicht verarbeiten können und gehen vielleicht sogar mit einem negativen Gefühl raus, nach dem Motto, ihr seid alles Schweine, warum geht ihr da überhaupt ins Konzert? Genau. Und ich sage, dieses unangenehme Gefühl kann ich als eine betroffene Person, ich bin auch selbst eine von sexualisierter Gewalt betroffene Person, und weil ich nicht ersparen. Und das ist ich aus meinem eigenen Leid nicht rauskomme, möchte ich, dass alle Menschen unter irgendwas leiden. Und ich möchte bestimmen dürfen, worunter sie leiden. Und wenn sie das nicht tun, dann sind sie schlechte Menschen. Oh. Boah, ey. Gott, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ist auch nicht meine Aufgabe. Ich stehe dort als Aktivistin, die sich einsetzt für andere Betroffene. Das ist mein Fokus dort. Ich möchte damit und nur ausdrücken, meine Aufgabe, ganz kurz ausreden, dann kommst du. Meine Aufgabe als Demonstrantin ist nicht Volksbildung, sondern der Grund, warum ich dort stehe, ist, weil ich betroffen bin, weil ich wütend bin, weil ich zu einer Gruppe in dieser Gesellschaft gehöre, die ständig Ungerechtigkeit und Gewalt erfährt. Und wenn dann mir... Ständig, ja. Man kann doch nicht mal zum Rammstein-Konzert gehen, ohne dass man Gewalt erfährt, oder wie? Mir gesagt wird, ich trage die Verantwortung, den Leuten, die da hinkommen, alles zu erklären und ihnen das Leben leichter zu machen, das sehe ich einfach nicht so. Sie haben die Wahl hinzu. Ja, das ist wieder so lustig, ne? Die Leute denken so, ja, die machen da eine Demonstration, weil sie ja irgendwas erreichen wollen. Aber. Ja, aber diejenige, die die Demo da. Ja, und diejenige, die das ganze Ding anmeldet, sagt so, nee, ich bin doch da, um zu sagen, pfui. Und ihr müsst dann sagen, ja, du bist ja hier und deswegen hast du ja recht, weil du bist ja betroffen und deswegen Kommunismus oder ja, irgendwie so. Und Macht und Geld, genau. Zu gehen oder nicht, das ist vielleicht ein moralischer Konflikt, das ist schwierig, aber das müssen sie aushalten. Das ist nur Kritik. Es geht schlicht und ergreifend um die Frage, warum ist diese Kritikform schiefgegangen? Warum ist es... Es ist Kritik an der ganzen Gesellschaft, Parabelritter. Es ist nicht Kritik an dir oder an den Rammstein-Leuten. Es ist nur ein weiterer Hebel, um dran zu hebeln und zu sagen, wir müssen den Tisch umschmeißen. Das ist alles. Es ist keine Diskussion. Okay. Es ist keine Aufklärung. Es ist einfach nur an den Beinen sägen und zu sagen, wir leiden hier, gibt uns Macht. Und die Formulierung, das ist nur Kritik, ist halt auch ein Schlag ins Gesicht von jedem, der schon mal versucht hat, einen woken Menschen auf Twitter zu kritisieren oder Gamergate mitgemacht hat oder wie auch immer. Ne? Weil Kritik ist, das sehen wir jetzt auch bei Frau Baerbock, das sehen wir bei Frau Faeser wieder. Kritik ist Hass. Kritik, sachliche Kritik an der Amtsführung von Frau Faeser ist eine aufgebauschte rechte Kampagne mal wieder und so weiter und so fort. Wenn wir jeden Tag. Aber es ist doch nur Kritik, die sich die Leute da anhören müssen. Diese Janusköpfigkeit, das nervt mich an denen, glaube ich, am meisten. Später medial so zerrissen worden, warum gab es da so dann quasi diese... Aber Proteste werden ständig medial zerrissen. Die gesamte Geschichte lang wurde jeder Protest lächerlich gemacht, medial zerrissen, als wahnsinnig dargestellt. Das ist historisch immer und jeder, immer wieder passiert. Jeder Protest, 1989 zum Beispiel... Vor der Wende. Veränderung. Egal was es betroffen hat. Es ist einfach, der Typ weiß gar nichts. Ich glaube, das mit dem Hals-Tattoo war doch richtig. Jeder Protest, ne, ist doch. Es sind doch nur Sachen, an die er denkt, die wirklicher Protest waren. Andere Dinge waren noch gar kein richtiger Protest. Überleg mal, der vergleicht hier praktisch halt diesen. Aufmarsch der Frustrierten vor dem Rammstein-Konzert vergleicht er mit Protesten wie halt zum Beispiel gegen die Mauer oder für die gegen die Rassentrennung in Amerika oder gegen den König vor der Bastille. Das vergleicht er mit diesem fabrizierten Scheißdreck da. Unzuchtsvermutung. Welche schützenswerte Gruppe es betroffen hat, das heißt nichts. Wir haben gesehen, dass es immer und immer wieder wiederholt wird und das bedeutet, und das sagt auch nichts über den Wert des Protestes an sich aus. Das wird immer erst im Nachhinein geschichtlich nochmal betrachtet. Aber in schützenswerte Gruppe, ja. Aber die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Das ist auch der Grund, warum du meinst, dass es immer sinnvoll ist mit dem Protest. Im Moment natürlich will der Status quo, dass der Status quo aufrechterhalten wird. Glaubt ihr, dass die Demonstration vor den Rammstein-Konzerten langfristig was? Der Status quo will, dass der Status quo aufrechterhalten wird? Ja. Der Status quo. Der Status quo hat einen Willen. Der will, dass du dem Till seinen Penis lutscht. Das will der. Das ist ja, das ist seine Hauptforderung, habe ich auch gelesen im PM letzte Woche. Status in diesem Diskurs verbessert hat? Es ist eine Facette, ja. Natürlich, also alleine, dass wir hier stehen, wir stehen und dieses Gespräch hier, führen. Ohne diese Proteste und die vielen, vielen Leute, die mir geschrieben haben, ich war da, ich habe geweint, ich habe im ganzen Körper gezittert, ich habe alle meine Erfahrungen nochmal durchlebt. Es war hart, dort zu sein, aber ich bin so froh, dass ich dort war. Und das sind das Leute, ist aber anekdotische Evidenz. Mir haben viele geschrieben, dass sie danach richtig anekdotische Evidenz. Genau, richtig. Es ist ja nicht so, als wenn er das nicht wüsste und so weiter mit den Argumenten, wie das geht, aber in seinen Videos macht er immer das Gegenteil so ein bisschen. Der blöde Ritter. Keine Ahnung, ich habe von dem noch nicht viel gesehen. Ich habe nur halt das, was er da gerade gezeigt hat mit J.K. Rowling, da war ja wohl halbwegs vernünftig. Also ich habe es mir auch nicht angeguckt, ich habe es nur gehört, weil sie ihn ja da auch alle für gehasst haben aus der einschlägigen Bubble. Dort zu sein, wo ich bin, so froh, dass ich dort war. Und das sind das Leute, ist aber die anekdotische Evidenz. Mir haben viele geschrieben, dass sie danach richtig keinen Bock mehr auf das aber ganze Thema haben. Aber das ist auch Thema anekdotische Evidenz. Ja, genau, was, Leute, die bei den Protesten Punkt. Waren. Das ist halt der Punkt. Ich rede über meine Community. Natürlich hilft es vielen Leuten, die selbst betroffen sind, zum Beispiel den Mut zu fassen, eine Anzeige zu machen oder sich Hilfe zu holen. So, jetzt haben wir... didn't work. Das wage ich auch ganz stark zu bezweifeln. Euer ewiges Rumgerede, wie falsch die Gesellschaft ist und dass sich erst alles verändern muss, bevor irgendjemand hier zu seinem Recht kommt, das hilft den Leuten nicht dazu, sich Hilfe zu holen. Das hilft den Leuten dazu, zu denken, dass sie schutzlos sind, dass sie keine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu wehren oder so. Und wenn ihr wirklich daran Interesse hättet, dass sich da irgendwas aufklärt oder so, dann würdet ihr den Leuten halt sagen, ne, dass sie sich rechtzeitig zur Spurensicherung da begeben müssen und solche Dinge. Und dass sie da gleich eine Anzeige erstatten sollen und nicht erst in 10 Jahren irgendwie. Es ist so verlockend, einfach halt dann auch solche Sätze mit dieser Stimme zu sagen, wie ich lese noch das Feedback aus meiner Community. Das ist so, ja, wenn du nur Ja-Sager hinter dir stehen hast, die du alle auf Linie gebracht hast, was willst du denn da für ein Feedback erwarten? Das ist so die tun so intellektuell und so aufgeklärt und zukunftsweisend und da ist nichts, da ist kein Funken hinter der blanken Stirn. Nichts. Jetzt haben wir über quasi Boykott von marginalisierten Gruppen gesprochen, aber es geht noch um verschiedene andere Protest- und Boykottformen. Industrie zum Beispiel kann sich verhalten. Ich komme zu dir, Thorsten. Ich weiß, du bist nicht Teil der Industrie, aber du kennst die Industrie wahnsinnig gut. Und jetzt hat ja tatsächlich in dem Moment Universal die Promo-Maßnahmen so ein bisschen eingeschränkt, könnte man sagen. Auch egal, wofür braucht Rammstein Promo? Welche Rolle oder welche Verantwortung siehst du bei einer Industrie? Warum, vielleicht muss man dazu sagen, wir haben mehr als 50 Menschen aus der kompletten Musikindustrie angefragt. Niemand war bereit, mit uns hier zu sprechen. Warum haben die so einen Schiss? Also ja, vielleicht alleine deswegen, weil die ja nicht dafür zuständig sind, was der Lindemann da irgendwie während seinen Konzerten irgendwie macht. Was haben die dazu beizusteuern? Was haben die davon? Was soll das? Kein Bock, in so einer Doku aufzutauchen, ja. Und das Ding ist, du sagst hier irgendwas und du kannst doch nicht dafür garantieren, dass nicht dein Schützling B nach der Single-Premiere A irgendwie über eine Frau herfällt oder so. Und dann wird dir das alles hier vorgeführt, 10-mal am Tag und jedes Wort von dir seziert. Oder dann müsstest du vielleicht über Künstler von anderen Plattenfirmen sprechen, das willst du auch nicht. Also es gibt 1000 Sachen, warum auf den heißen Stuhl keiner will. Also erstmal natürlich eine riesengroße Verantwortung. Und es ist immer vielschichtig. Es ist natürlich, weil man würde sich im Grunde natürlich wünschen in so einem Fall, dass da ein Fanal ist. Ich finde, es dauert immer zu lange, bis reagiert wird. Natürlich weiß ich aber auch immer, warum das so ist. Ne? Ich meine, gerade in großen Firmen, da stehen 1000 Interessen, hängen damit hin. Es geht zum Beispiel da los, du kannst nicht einfach einseitig einen Vertrag kündigen, solange da nichts gerichtsfest ist. Da ist es tatsächlich so, dass die moralische Bewertung vor Gericht, wenn es um Vertragsrecht und so geht, ja gar keine Rolle spielt. Aber ich möchte das gar nicht verteidigen. Ich denke auch, man könnte ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Courage und auch ein bisschen mehr rausgehen. Das würde einfach mal einen Vertrag brechen und am Ende, wenn rauskommt, dass nichts war, verklagt uns der Lindemann auf 43 Millionen. Was soll schon passieren? Wie weltfremd sind diese Leute in Team Grün eigentlich? In den Verträgen werden das so Compliance-Regeln und sowas schon drinstehen. Das heißt, wenn da irgendwie einer sexuell... Und wenn nicht, warum ist das? Was ist denn falsch daran zu warten, bis es ein Gericht entschieden hat? Bevor du übereilt irgendwelche Sachen machst. Ja. Da kann man irgendwie besser zu Gesicht stehen, wenn sie das tun würden, weil es oft wirklich zu zaghaft und zu wenig ist. Aber offenbar herrscht da ja eine gewisse Angst, weil sonst würde man sich ja hier hinstellen. Angst vor was, frage ich mich. Vielleicht hast du eine Vermutung. Naja, das ist wahrscheinlich schon so eine Art Chorgeist, die dann irgendwie eine Rolle spielt oder so. Ne, es ist immer wieder... Und sie möchten lieber... Ja, sie möchten halt lieber, dass der Chorgeist auf ihrer Seite ist. Sie möchten die, ja, die Industrie zu einem Teil der Zivilgesellschaft machen. Sie sind ja schon auf dem besten Weg. Ich meine, siehe Pride Month etc. pp. Die Kulturschaffenden. Mhm. Ja, also ich meine, Chorgeist. Was ist denn das für ein Chor, wo der Till Lindemann da drin ist? Ist doch kein Chor. Oder auch diese... Die Tante, die sie da engagiert haben, um für den die Groupies da rauszusuchen, die ist ja auch nicht bei der Musikindustrie beschäftigt. Die ist bei Till Lindemann beschäftigt, um dem irgendwelche Frauen rauszusuchen. Also, was für ein Chor? Was für ein verdammter Chor? Vielleicht so wie im griechischen Theater, dass der Chor das so ein bisschen kommentiert. Oh, ich weg, ihr Loser. Von hinten. Wieder gesagt worden. Oh nein, Cash-Chaos ist jeweiligen Unternehmens und so weiter und so fort. Andererseits finde ich wiederum, aber that's just me, wenn ich in der Firma arbeite, auch erstmal mich nicht so an so öffentlichen Debatten und Gerüchten zu beteiligen, solange noch so eine diffuse, unklare Lage ist. Das sage ich jetzt nicht konkret auf den Fall Rammstein und Universal gemünzt, sondern eher allgemein. Wir haben ja so ein paar andere Fälle gehabt, ne? Mit dem Rapper Summer zum Beispiel. Da ist der, ich weiß nicht, ob der Vertrag, jedenfalls ist er erstmal niedergelegt worden. Und international, das muss man schon sagen, die Amerikaner sind wesentlich schneller inzwischen bei solchen Fällen, ne? Marilyn Manson, zwei oder andere, die einem einfallen, da sind die Verträge dann oft, jedenfalls ruhen sie dann erstmal. Wie gesagt, einseitig beenden ist immer schwierig. Ja, aber das ist ja so eine Sache, mit der man irgendwie, ist das eine Pille, die ihr schlucken müsst, ihr Grünen da drüben? Das ist einfach zum Beispiel bei Verträgen, dass man ohne Gerichtsurteil kann man einfach keinen Vertrag kündigen. Außer man kann es schon, wird als sehr teuer. Genau, es wird dann teuer. Er hat das ja von seiner Seite aus schon erwähnt, dass es anders geht. Also es gibt Alternativprozesse, die man halt dann in Deutschland ebenfalls implementieren muss. Ja. Was meinst du damit genau? Prozesse implementieren. Ja, muss implementieren, dann kannst du den auch rausschmeißen. Ne? Twitter-Standgericht zum Beispiel ist bewährt. Ja. Nicht rechtens. Genau, alternativ. Er hat ja gerade gesagt, in Amerika geht es durchaus schneller, dass man einen Vertrag ruht oder dergleichen. Verträge, es ist ja nicht so, als wäre ein Vertrag vom Himmel gefallen und der muss jetzt in jedem Vertrag auch so wiedergegeben werden. Man kann ja einfach einen neuen Industriestandard einführen, der solche Dinge mehr im Blick behält. Aber was wäre das Kriterium, wenn ich das mal kurz, weil das finde ich interessant. Ne? Was wäre das Kriterium? Ich finde, das Kriterium wäre, wenn es für die anderen Parteien moralisch nicht mehr vertretbar ist. Genau, aber das wäre zum Beispiel ein Kriterium. Ich bin kein Fan davon, dass man, solange noch nichts bewiesen ist oder so weiter, man überhaupt kein Recht hat, über seine Gefühle zu sprechen. Es ist... Naja, man kann das schon, man muss halt riskieren, hinterher eine Klage zu kassieren, sollte das nicht stimmen. Man sollte sich eine Verleumdung halt gut überlegen. Also so ist halt unser Rechtssystem und das werden wir auch nicht für dich ändern oder irgendjemand anders. Ja, sie sind nur teurer, wenn die Verträge noch strenger gestaltet werden und dann, schmeißen die den raus und er klagt dagegen auf Schadensersatz oder so, dann wird das nur noch heikler, dass er dann eben auch gewinnt. Ne? Also das, oder wahrscheinlicher, dass er dann auch gewinnt gegen so eine Regel, wenn die eben so streng sind. Das ist eine absolut Idee, der falsche Weg und den sind wir jetzt Jahrhunderte gegangen, dass alles totgeschwiegen wird. Ich bin ein großer Fan von Leuten, die eine ganz klare Haltung haben und die Rückgrat beweisen und die gewisse Werte vertreten. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir in der gewisse Werte. Ich weiß nicht, solange das nicht relevant ist, könnte das auch totschweigen, weil da muss man ja noch nicht wissen. Ne? Also... Totschweigen können die doch gar nicht. Ist das auch. Probiert das doch mal mit dem Totschweigen. Ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gemacht. Ja. Das macht halt immer 10 Jahre lang oder 20 und dann richtet euch drüber auf, wenn die Leute da. Ich kann da Indiz für noch nicht mal irgendwie wissen, ne? Gar nicht. Also, das ist völlig ausgedacht. Zukunft irgendwann mal zu einer besseren Zukunft kommen, als es die jetzige Gegenwart ist. Und das ist einfach in einem Vertrag. Aber ich will das auch nochmal. Eine bessere Zukunft, in der praktisch die juristischen Grundsätze abgeschafft sind. Die Zukunft wird eine bessere Zukunft, als die Gegenwart jetzt ist. Fand ich auch eine gute. Ich fand auch die Idee gut, Leute unterzutauchen, um zu schauen, ob sie schuldig sind. Vielleicht sollten wir das wieder machen. Da kann dann jeder während des Untertauchens über seine Gefühle reden. Irgendwie muss man ja schließlich die Wahrheit rauskriegen. Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen. Was heißt das? Also, wenn du sagst, alternative Prozesse, heißt der CEO einer Plattenfirma sagt, ich glaube, du bist ein Arschloch, wir lassen jetzt den Vertrag ruhen. Ist das das Kriterium? Also ginge das? Oder stellst du dir ein Expertengremium vor? Oder gibt es da eine Gruppe, die zusammen einhellig entscheiden muss? Also irgendwie muss ja so eine Entscheidung getroffen werden. Ja. Ist das eine reine Bauchentscheidung von einer Einzelperson? Keiner. Also, es kommt da auf die Leute an, die da Mitverantwortung tragen und die da ja auch mit ihrem Namen dahinterstehen müssen am Ende des Tages. Entscheidend ist, wer es sagt. Das auch mit beeinflussen können. Und ich finde schon, dass es möglich ist, so eine Art zu sagen, wir legen das jetzt mal auf Eis. Einfach für eine unbestimmte Zeit, bis das klar geklärt ist für uns. Bis die Vorwürfe geklärt sind zum Beispiel. Du sagst was? Ja, aber guck mal, funktioniert doch in der Gesellschaft nicht, dass man auf... Universal macht Marketingbudget für Rammstein. Die machen einen Vertrag darüber, dass das so und so läuft. Die neue LP kommt raus. Und dann passiert dieser Scheiß. Und dann sagt... Universal, lass mal ruhen lassen. Die neue Platte ist zwar raus, aber wir lassen das jetzt alle mal 3 Monate ruhen. Und du glaubst nicht, dass dadurch irgendwie Probleme entstehen. Es ist Planung so oder so. Ja. Diese kindliche Blick auf die Realität, der erstaunt mich jedes Mal wieder, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste. Ja, wobei sie ja wahrscheinlich mit erstmal ruhen lassen meinen, komplett ruhen lassen. Erstmal komplett ruhen lassen. Nie wieder anfassen. Genau, wenn das erstmal ruht, dann vergisst man das auch gerne. Aufgrund von Gefühlen jetzt Verträge einfach canceln kann, dass man sagt, okay, es gibt jetzt einen moralischen... Aber aufgrund von Gefühlen soll man dann Proteste stehen lassen. Lass ihn auch ganz kurz ausreden, nein, danach also, dürft ihr. Bitte, also, Alex. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist doch der Punkt, den du machst, dass man in Zukunft auch aufgrund von moralischen Bedenken, wie auch immer die geartet sind, das ist ja das Schwere, das muss ja irgendwie definiert werden von irgendjemandem, dass man das Vertragsrecht daraufhin anpasst. Also dass man nicht mehr klare juristische Fakten beispielsweise hat oder irgendwelche wirtschaftlichen No-Gos, sondern auch moralische Klausel, so von wegen der Künstler XY hat den Wertekodex der Firma, Code of Conduct irgendwie, entsprechend übertreten, deswegen wird er rausgeschmissen. Solche Klauseln existieren ja bereits. Genau, das gibt es ja schon. Ja, und trotzdem stehen wir hier. Das Konzept eines Ethikrats ist ja auch nichts Neues. Das ist in anderen Strukturen bereits implementiert. Und wenn wir dann hier Milliardengeschäfte machen, dann müssen wir halt vielleicht ähnliche Strukturen auch dann in der Musikindustrie zum Beispiel implementieren. Katharina hat einen Vorschlag. Katharina hat einen Vorschlag, ganz kurz. Ja. Danach darfst du. Also ich denke, dass eigentlich die Filmindustrie ein ganz gutes Beispiel ist, um in dieser Frage weiterzukommen. In der Filmindustrie ändern sich zum Beispiel die Verträge. Langsam, aber doch. Je mehr Leute verstehen, ich gehe hier ein Risiko ein, wird dieses Risiko auch schon in einen Vertrag hineingeschrieben. Zum Beispiel, dass und, man sowas wie Selbstinformation machen muss. Und wohin führt das? Guck dir Musik an. Guck dir Hollywood an. Es führt zu grauer, gleichgemahlener, ungenießbarer, ungesalzener, kalter Bracke, die uns als Film und Musik verkauft werden. Made back by committee, nach einem ESG-Plan. Und alle haben Angst, dass ihnen irgendwas auf die Füße fällt, was sie sagen. Wie soll denn da Kunst entstehen, Mädchen? Da steht nur Kunst. Also ich unterschreibe einen Vertrag, ich bin der Hauptdarsteller in einem millionenschweren Projekt und dann unterschreibe ich einen Vertrag, wo drin steht, jetzt gerade denke ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und es stehen keine Vorwürfe gegen mich im Raum, außerdem wurde ich nicht in letzter Zeit verurteilt und so weiter. Wie geil ist und das ändert, denn? Dann muss ich das waren oder sind Sie, sind oder waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei? Was ist denn mit dir los, Mädchen? Bist du irre? Das ist nicht reflektiert, null. Was man da so erzählt. Weißt du, wer mecker... Ach Gott. Ihr verdient... Das läuft ja jetzt schon so, dass Fördermittel und so weiter dann vergeben werden nach entsprechenden Kriterien, Bechtel-Test-Kriterien so. Die verdienen den Untergang dieser Gesellschaft, der kommen wird, so sehr. Das ist schon poetisch eigentlich. Ist doch lustig, dass sie das meint, dass Filme eine gewisse Gefahr mit sich bringen und das, was sie da sieht, ist nicht irgendwie, dass Leute wie sie irgendwelche langweilige Scheiße produzieren, die nur irgendwie der Haltung dient und die keinen Menschen interessiert und alle damit keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Das ist keine Gefahr. Ne? Die Gefahr ist Harvey Weinstein, den es irgendwann mal gab. Und irgendwelche anderen Anschuldigungen an andere Leute, die Jahrzehnte zurückliegen. Ja, Besetzungscouch eventuell irgendwo. Auf der anderen Seite habe ich gerade gelesen, dass es bei der BBC in den 70ern Regeln gab, die besagt haben, wenn zwei Leute was anfangen am Set, kann einer von denen entlassen werden. Ja, das ist dann nämlich das Gegenteil. Da sind wir dann wieder. Ihr sagt doch immer, wir wollen die 50er zurück mit unseren traditionellen Ideen. Dabei seid ihr es, die 50er zurück wollen. Nur mit anderen Mitteln. McCarthyismus, Prüderie, alles nur hinterm. Also wenn es nicht regenbogenbunt ist, den Heterosex bitte nur irgendwie hinter einem Vorhang oder so und nicht so deutlich zeigen. Boah, es ist so abartig. Preisgeben. Und alleine das lässt natürlich jede Person mal nachdenken, okay, was habe ich in der Vergangenheit so gemacht und könnte das vielleicht noch mal schlecht ausgehen hier, ja? Alex, für dich nachvollziehbar? Beispiel Kevin Spacey. Selber Fall bei House of Cards, musste 31 Millionen Dollar, glaube ich, zahlen, weil eben genauso eine Klausel da drin war. Also ging es um Übergriffigkeit in der Vergangenheit. Und das wurde abgeschlossen, dieser Prozess, im Jahr 2022. Jetzt im Jahr 2023 wurde er bei den letzten Vorwürfen, die gegen ihn im Raum standen, freigesprochen. Wir haben also den Fall, dass aufgrund dieser Klausel er 31 Millionen Schadensersatz zahlen musste, die ganze Serie umgedreht werden musste, alles Mögliche sozusagen geändert werden musste. Und am Ende stellt sich dann doch heraus, juristisch gesehen, ist er eigentlich freigesprochen. Und da ist jetzt die Frage, ich meine, opfern wir jetzt einzelne Persönlichkeiten für the greater good? Jetzt ist natürlich Kevin Spacey ein Fall, an dem man das genauso festmachen kann, wobei ja auch dieses Gerichtsurteil nicht bedeutet, dass es nicht passiert ist. Ja, da kommen wir nämlich zum großen Finale unseres argumentativen Kreiswichses. Nur weil jemand freigesprochen wird, bedeutet es ja nicht, dass er unschuldig ist. Und schon können wir weiter versuchen, ihn unterzutunken und schauen, ob er wieder auftaucht. Oder wir verbrennen ihn halt. Und wann er gebrannt hat, dann wird das schon eine Hexe gewesen sein. Wir hören nicht auf, wir kriegen den Hals nicht voll. Recht bekommen reicht uns nicht. Juristisches reicht uns nicht. Wir nehmen uns alles, was wir wollen und scheißen es zu. Wir brauchen unbedingt den Abo-Modus, Chris. Ich kann den Abo-Modus nicht einstellen. Okay, habe ich nicht drauf geachtet. So schlimm direkt. Ah ja, ich sehe. Ich habe dir auch im Twitter-Dings geschrieben, aber das ist nicht gelesen. Ja, was bleibt denn dann noch? Welche Instanz soll es denn dann geben? Also irgendwer hat hier vorhin irgendwie den Musikindustrie-Sowjet ins Spiel gebracht. Wird es dann einen obersten Moral-Sowjet geben, in dem dann nur so Gestalten wie die hier sitzen auf der gelben Seite und werden dann darüber entscheiden, wie das ist oder was? Wäre so eine Art Vorzensur, ne? Dass sie bevor veröffentlicht wird, irgendwie gucken, ob das ihnen genehm ist und so weiter. Das ist ja genau der Punkt, der momentan eben noch verboten ist. Die kommen dann wieder Zoll, weißt du? Kommen die dann ja. Bei der Schwarzarbeit kommen die dann zu einem Theaterstück, zu den Proben und sagen: Entschuldigen Sie, wie ist das bei Ihnen? Gibt es in Ihrer Vergangenheit Dinge, die wir wissen sollten? Ich schreibe das mal mit. Ach, Sie haben mal Hey Baby zu einer Frau gesagt? Okay. Wann war das? Wo? Ja, vor allem, wenn man wirklich mal was hattest, sozusagen, und wenn es vielleicht auch falsch war oder was auch immer, dann hast du es eben da drin, dann brauchst du ja nirgendwo mehr bewerben. Ne? Das ist ja komplett auch vergessen, dann kannst du ja nicht gleich den Strich nehmen. Das ist so ein bisschen, als würdest du Künstler in so eine Gruppe einteilen, die nicht mehr als Kunst betrachtet werden und deswegen freiwillig sind. Vielleicht organisieren sie irgendwann eine Ausstellung. Wo man das verbrennen kann, meinst du? Ja, nö, aber wo man das dann vorführen kann und sagen kann, das ist ein Bild von Till Lindemann, dem größten Sexverbrecher irgendwie des 21. Jahrhunderts. Er wurde zu den Kleinen, steht dann da, er wurde in allen Fällen freigesprochen, aber das hat ja nichts zu sagen. Oder was? Und darunter ist dann ein Bild von ihr, so die vorsitzende Richterin des Moraltribunals. Hat ihn auch dann trotzdem noch schuldig gesprochen. Er wollte einfach die im Rechtssystem mit der Beweislage, die notwendig ist, um zu einer Verurteilung zu kommen, eben keine Verurteilung gegeben hat. Also eben, ich finde, wir müssen auch überlegen, welche Fälle nehmen wir da heran. Und das ist eben ein Ausnahmefall. Und in den meisten Fällen wird es so sein, dass dann Anschuldigungen, gerade wenn die von vielen verschiedenen unabhängig voneinander kommen, irgendwas dran sein wird. Jetzt kann man das, keine rechtliche. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ihr so beschreibt, von dem System, die man da erfunden hätte oder so. Oder das andere, in anderen Ländern wäre das anders. Das Rechtssystem sucht immer dann nach Wahrheit, sozusagen nach belastenden und entlastenden Beweisen eben. Sie kommt mir vor, wie als würde sie so ein bisschen glauben, Politik sei wie eine Erzieherin im Kindergarten. Oder so. In den meisten Fällen ist es strukturell. Das ist ja ein grundsätzliches, quasi schon juristisches Philosophieproblem, welches Gut ist für uns wichtiger. Also es kann halt in ganz seltenen Fällen mal passieren, dass jemand falsch angeschuldigt ist. Und das nehmen wir in Kauf, nach deiner These, um die vielen, vielen Menschen zu schützen. Ja, Leute, also gerade bei diesem Thema, um das hier gerade redet, wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, dass ja das Problem ist, dass es häufig zwei Menschen sind, wo eine Aussage gegen die andere steht und mehr gibt's nicht. Und dann haben wir auch schon häufiger jetzt wiederholt, dass es alles Jahre zurückliegt in vielen Fällen. Das ist beim Till Lindemann nicht, aber beim Spacey war das ja auch so. Da war irgendwie dieser eine von der neuen Star Trek-Serie, die grauenvoll ist, und hat irgendwie behauptet, dass er irgendwie vor 10 Jahren von Spacey irgendwo angepackt wurde. Und ja, also, und auch bei Harvey Weinstein, bei diesen ganzen Geschichten, da ist, oder hier beim was war die andere Aufregung hier, dieser Bill Cosby und so. Na, also gemessen an dem, was da alles vorgebracht wurde, an angeblichen Dingen, ist da überall nicht viel übrig geblieben. Nicht viel bis gar nichts. Na, also dieses, was hier so getan wird, dass, wenn das schon viele Anschuldigungen sind, dass das dann auch alles wasserdicht sein wird, weil, na, je mehr, desto besser. Das kommt auch nicht darüber bei diesen Sachen, die Sie ja ansprechen. In Amerika ist ja noch das Problem, dass die Frauen davon richtig profitieren, auch finanziell. Das heißt, dass sie sich dann auch zu Blödsinn hinreißen lassen teilweise. Und dann verlieren sie eben auch, ne? Man wird dann nicht als berechtigt anerkannt oder so. Schützen, die ansonsten Opfer werden. Jein. Weil das ist ja vielleicht die Konsequenz daraus, ne? Das kann in seltenen Fällen die Konsequenz sein, aber auch da kann ich zum Beispiel nochmal die Verantwortung übernehmen, dass ich die so. Fälle werden nur mehr. Ist ja auch interessant. Die andere Statistik hat ja eben gesagt, irgendwie 800 Fälle werden nicht mit Verurteilung beschieden. Das würde ja. Sie hat ja gerade gesagt, in der kleinen Dings kann das vorkommen. Wie erklärt sie sich denn, dass die anderen. Dass die Zahlen so hoch sind, dass das gar nicht ihre These stützt, dass es nur in manchen Fällen so ist. Nicht drüber nachgedacht. Gibt es dann 100% Verurteilungen, aber davon sind dann eben 90% falsch. Ne? Da denkt sich gar nichts mehr nach. Aber es ist die Regisseurin von Feminism, what the fuck? Wer hätte das gedacht, ne? Ja. So eine Sache nicht an die große Glocke hänge. Also ich war selbst schon in der Situation, dass ich in einem Team gearbeitet habe und es Vorwürfe gegen einen Mann gab. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, zum Beispiel an die Medien zu gehen und jetzt diesem Mann seine Karriere zu ruinieren, sondern ich wollte, dass das passiert, was in der Situation notwendig ist, nämlich dass die betroffene Person das bekommt, was sie braucht. Ein offenes Ohr, oder? Ein offenes Ohr und inwiefern, die Konsequenz, dass diese Person. Inwiefern bringt das Rumkreischen von dem Rammstein-Studio den Opfern irgendwie was? Weil da hast du ja dann offensichtlich einen Punkt gefunden. Also in deiner eigenen Umgebung, in deiner direkten Umgebung hast du dich nicht involviert, weil du wolltest ja nicht die Einzige sein. Ne? Aber wenn du mit 200 Leuten vor dem Rammstein-Konzert, dann kannst du schon gegen jemanden losziehen, gegen den nichts bewiesen ist. Und auch nochmal für die Leute, die uns noch nicht so lange hören, ich bin nicht in der Gefahr, Lindemann-Freund zu sein. Ich finde Rammstein einfach scheiße. Ich auch. Ja, aber überhör dich mal die Folge an, die sie, wie sie hier nennt, so. Feminism, what the fuck? Wollen wir uns mal einen Trailer angucken? Oh Gott, ich kriege jetzt schon bei den Bildern. Ich muss gar nicht den laufenden Trailern sehen. Seid ihr bereit? Kamera ist in Set. Bitte, Ton ab. Warum ist Feminismus so ein Reizthema? Immer wieder kommt diese Frustration. Was wollen die Frauen? Was wollen die Feministinnen? Das Publikum wartet mit Spannung darauf. Was ist der biologische Unterschied? Das ist die falsche Frage. Immer noch die falsche Frage. Wie soll das gehen? Okay, der biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen ist die falsche Frage, oder wie? Oh, cringy, Alter. Echt cringy. It's gender, baby. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Machen wir das Problem konkret. Es geht um die erwartende Wahrnehmung. Geschlecht, aber auch Race, ethnische Herkunft und Hautfarbe, sexuelle Orientierung, körperliche und physische Verfasstheit. Hinzu würde ich auch mal fügen, soziale Herkunft. Eine bestimmte Gruppe, das ist irgendwie so aufgeblasen, die wir Frauen nennen, ist zuständig und zwar gratis für Sorgearbeit. Es gibt ein Riesengroß. Oh, also mit anderen Worten, Regisseurin von... Wir bringen einfach unsere Talking Points, die wir sowieso immer bringen, ohne Rücksicht auf Verluste und Realität. Ein Rückblick so auf 20 Jahre dritte Welle Feminismus. Ja, ich finde, das ist so künstlerisch völlig überladen. Das ist und Race und bla und blub. Was wollen sie eigentlich darstellen? Dass das irgendwie toll ist in ihrer Welt? Dann, wo sind dann die Probleme so ungefähr? Was soll das irgendwie? Ich finde das völlig übertrieben hier, die Darstellung. Mit den Schnitten und so weiter. Was soll das? Wie so ein Musikvideo oder so fast. Ne? Unmöglich. Ja, und halt auch wieder dieser unfassbar harte ESG-Beat. Schwarz, lesbisch, Dingens, irgendwas. Hauptsache, ich erfülle alle Ankreuzungen. Ich habe auch gerade irgendwelche Männer gesehen, die sich geküsst haben. Das hat mit Feminismus gar nichts zu tun. Überhaupt gar nichts. Das ist alles eine Frage der Betrachtungsweise und der Argumentation hinten und vorne rum. Großes antifeministisches Interesse, natürlich. Jetzt nehmen wir das Beispiel, ein Mann, der weiß ist, der österreichische Staatsbürgerschaft hat und man denkt, super privilegiert. Aber dann plötzlich merkt man, der ist obdachlos, HIV infiziert und dann sieht man, die Verletzlichkeit unterbricht die Privilegien. Wir müssen immer wieder versuchen... Moment, die Frau gehört gecancelt. Sie hat ja gerade das Kanye West obdachloser Amerikaner-Ding ad acta gelegt. So geht's nicht, Fräulein. Das ist also doch nur irgendwie jetzt die reine Lehre leiten. Das ist doch nur wieder so ein Hilfsargument, um jetzt was anderes auszupacken, damit dann wie eine Keule wirkt oder so. So. Rassismus, Sexismus und Kapitalismus zusammenzubringen. Ah. Ah. Natürlich. Darum soll die Kapitalismus-Keule heute machen. Kapitalismus ist schuld, ja. Money. Ein Gespenst geht um in Europa. Es ist das Gespenst des Kapitalismus. Und ernsthaft zu analysieren. Dafür müssen wir uns aber eben bewusst machen, dass es Überkreuzungen von mehrfach... Ist das jetzt hier... Das ist diese Netflix-Serie aus Korea. Dingsbums Game. Squid Game, genau. Also ist das Squid Game oder wie? Die Feminismus-Edition. Squid War Game. Diskriminierung oder Diskriminierungsformen gibt. Männer nehmen nicht in relevanter Zahl am feministischen Diskurs teil. Das ist so ein Männerforscher, ja. Ich möchte mir Bleiche in die Ohren. Das ist so ein komischer Männerforscher, der natürlich auch noch feministische Talking Points von sich gibt, ja. Und vor allem auch ein zentrales Element von Männlichkeit ist was das ich total abartig finde, möchte ich mal sagen, ist, alle Leute irgendwie zum Film passend einzukleiden. Das ist so künstlich. Und ja, es ist nur mit Klischees wieder vorgeklatscht. Ne? Ich finde das total komisch. Es ist abstoßend für den Dokumentarfilm in einer gewissen Art und Weise. Und überhaupt, ich kann mit so Hampelkunst auch nichts anfangen, die da irgendwie die Zwischensequenzen, da bin ich. Irgendjemand hat die da eingestellt, damit die solche Videos macht, ne? Also muss ja vielleicht auch eine Intention hinterstecken oder so. Ist ja eine schöne Filmförderung, die sie hier haben. Wäre doch schade, wenn die jemand sexistisch findet, weil sie meinen feministischen Dokumentarfilm nicht produzieren wollen, oder? Ich habe 5000 Twitter-Follower und ich kenne die Kracher und die andere da, die Strobel. Und dann haben sie den Film finanziert. Ja, der Fake-Account hat es genau richtig zusammengefasst. Ich mag die Cyberpunk-Variante, Style over Substance. Also Stil ist wichtiger als Inhalt und das ist genau das, was mir eben gefehlt hat. Also hier, das ist einfach nur wieder stilistisch und es gibt nichts Neues, aber auch gar nichts Neues. Nichts. Es ist alles durchgekauter alter Feministenbrei. Ja, ich denke wahrscheinlich jetzt noch. Ich glaube, es ist so gut wie durch. Machen wir kurz den Ton aus, weil da so Musik ist. Futures Feminists. Sicher, was sonst? Nein, ne, das auch noch. Oh Gott. Ja, das wäre irgendwie eine Fernsehserie oder so. Okay, aber. Nee, aber ich habe eine gute Nachricht für euch, wenn ihr in Hannover seid, am Sonntag, den 1. Oktober, also jetzt diesen Sonntag um 11.45 Uhr, gibt es im Kino am Raschplatz eine Vorführung von Feminism What the Fuck, diesem Film, von dem wir jetzt hier gerade. Ja, aber du musst Sonntagabend fit sein. Du kannst dir das nicht. Genau, du kannst da nicht hingehen, das ist zu gefährlich. Nee. Ich gehe da auch nicht hin, ich kenne den ganzen Scheiß da schon. Ja, eben, du weißt ja eh, was da ist. Du könntest das Drehbuch schreiben. Also. Aber ich finde es interessant, dass das. Ja, ein Kino am Raschplatz, das ist auch ein kleines Ding, wo es lauter so einen Independent-Scheiß gibt. Warum laden die in dieser Sendung eigentlich Leute ein, deren Position zumindest auf der einen Seite knallhart feststeht und die sich keinen Millimeter bewegen? Wäre es nicht interessanter, irgendwie moderate Leute von beiden Seiten einzuladen? Sie haben auch eigentlich auf allen Seiten, also selbst die Österreicherin, die mir zuerst so sympathisch war, die hat sich ja dann auch einlullen lassen von ihr, aber guck doch mal die Zahlen sind doch so hoch. Na, also, und hat dann irgendwelchen zusammenhanglosen Kram von sich gegeben, weil es ja stimmt, dass die Zahlen so hoch sind. Und jetzt sind sie da irgendwie auf diesem ganzen Jahr Verträge, man hat ja Verträge und kann man die nicht kündigen, was auch total, ja, das ist doch scheißegal, was habt ihr damit zu tun? Ja, wir hätten ja gerne einen von der Musikindustrie hier gehabt, damit wir ihm sagen können, ihr müsst doch sämtliche Verträge kündigen mit Leuten, von denen wir euch sagen, dass sie schlecht sind. So, stellt doch mal ein paar Flintas ein, die euch die Verträge kündigen, oder was? Ja, genau, die euch ungehend sexuelle Vorwürfe machen oder Vorwürfe. Oh Mann, ey. So, ja. Ja, ihr kommt doch jetzt irgendwie die Aussage, was sie gemacht hat mit dem Mann, der angeblich sexuell übergriffig war in ihrem Team, ne? Bei Feminism, what the fuck, ja. Ich war gespannt, der Männerforscher oder wie? Nee, sie hat ja gesagt, irgendein Projekt, also. Ja, und auf jeden Fall hat sie gesagt, sie hat die richtigen Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel entschuldigen muss. Okay, Alex ist weit nach hinten gelaufen. Er musste sich entschuldigen. Aber sehr energisch. Genau, weil für mich klang das jetzt so, als ob man die Unschuldsvermutung sozusagen beiseite wischt. Und das ist ein absolutes No-Go. Also da kommen wir nicht überein tatsächlich an dieser Stelle. Nee, kommt auch gleich dran, aber Bela, haben wir schon lange nicht gehört, das Mittel der Selbsterklärung, das war ein sehr konkreter Vorschlag. Wie findest du das? Also dass man sagt, wir einigen uns am Filmset oder auch mit dem Label zusammen einfach, wir haben ja einen gewissen moralischen Kompass, unterschreib den und wenn du dabei bist, bist du dabei. Und wenn wir das... Ja, da kommt die FSK, ne, die freiwillige Sexkontrolle, oder? Ja, was am ehesten mit den Mitarbeitern passiert, ist doch, dass sie wegsortiert werden, dass dann diese Konfliktherd aufgehoben wird, indem irgendwie vielleicht sollten der vermeintliche wir einfach... Übeltäter irgendwie raussortiert wird. Und ich glaube, dass sie auf die Art auch Leute ihren Job ganz gut mal verlieren können. So, ne? Wisst ihr doch, früher hatte man doch beim Gesang die Kastraten. Für die hohen Stimmen. Wie wäre es, wenn wir einfach alle Schauspieler und Musiker, also kann man ja vielleicht auch chemisch oder vorübergehen, damit nichts passiert, weißt du? Dann können die keine Dummheiten machen. Das singen dann halt alle ein bisschen höher, kann man mehr mit Autotune dann wieder runterdrehen oder so. Aber das wäre, finde ich, einen kleinen Preis halt zu zahlen. Also, Hormonexperimente doch finanzieren. Ja, irgendwie oder eine Pille, die ihnen halt die Libido sperrt, solange sie bei Universal unter Vertrag sind oder so. Ja, damit sie keine Dummheiten machen. Ja? Wir finden schon was. Das Gefühl haben, du bist nicht mehr dabei, dann können wir es auch ruhen lassen. Ist das für dich nachvollziehbar? Ja. Ja, Thorsten. Also, wenn wir über einzelne Firmen sprechen, haben die natürlich das Recht, und das geschieht ja auch tatsächlich überall, sich einen internen Wertekanon zu geben. Nach dem werden wir ja auch zum Beispiel als Mitarbeitende bewertet und gegebenenfalls gefeuert, falls wir dem nicht entsprechen. Und natürlich kann eine Entertainment-Firma das auf Schauspielende, Musiker und so weiter übertragen. Ja, aber Moment mal. Wenn ich jetzt irgendwie der heiße alte Mann wäre und hier bei mir die Leute, die Mädels die Bude einrennen würden und ich würde hier dem am Monat hier ein Dutzend und so. Und dann soll mein Arbeitgeber mich feuern können, wenn dann eine von denen sagt, naja, vor 3 Jahren haben wir mal was miteinander gehabt, aber danach habe ich mich irgendwie nicht so gut gefühlt, oder was? Das möchtest du gern, dass das für Arbeitnehmer auch gilt, dass die jeder moralischen Prüfung standhalten können, sonst müssen sie ihren Arbeitsplatz. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Wie willst du das? Du findest ja dann auch keinen Job mehr in dem System. Nee, ich glaube, der hat mal, hey Baby, zu einer Frau gesagt, den können wir nicht einstellen. Guck mal hier, ich habe mit dem Personaler von der Firma davor gesprochen, die haben den hier, hey Baby, mäßig feuern müssen. Wir können den nicht nehmen. Was willst du mit den Leuten machen? Kommen die dann in ein Auffangbecken oder verhungern die oder was genau? Echt, nicht für 5 Minuten nachdenken. Was für mich nur ein bisschen problematisch dabei ist, wenn sich daraus ein allgemeiner Wertekanon ergibt, dann wird es insofern ein bisschen problematisch, als dass wir ja hier auch über Fälle sprechen und die quasi auch immer so in eine Ecke schieben, was manchmal auch mit der Logik von sozialen Medien und so weiter zu tun hat, die nicht unbedingt deckungsgleich sind. Me Too, Harvey Weinstein, ich meine, das ist wirklich Machtmissbrauch. Der über Jahrzehnte mächtigste Produzent Hollywoods hat Frauen vergewaltigt und seine Macht missbraucht, weil er derjenige war, der an der Tür saß und wer da durch wollte, hat das entweder mitgemacht oder hatte halt Pech. So, ne? Ganz viele von den anderen Ja, warum missbrauchen da eigentlich nicht die Frauen ihre Macht, wenn sie den dafür benutzen, um sich da weiter zu drehen? Weil da gab es auch diese Aufzeichnung. Sehen. Ja, das gibt es also, ja auch, aber die müssen Frauen, ja nicht mitmachen. Die müssen ja Frauen, nicht mitmachen. Die gibt es halt im Dutzend, die gerne in Hollywood wären. Ja, aber die müssen das ja nicht mitmachen. Und das war auch diese eine Aufnahme, wo er da irgendwie rumfleht und rumbettelt und so. Das Beste, was sie da irgendwie hatten. Das klang jetzt für mich nicht so nach der großen Macht. Das klang eher wie so ein Typ, der Opfer seiner eigenen Schwäche ist. Also ja, zumindest ist das nicht komplett aus der Welt, dass man da auch annehmen kann, dass die Frauen vielleicht auch irgendwie sich angeboten haben oder eben Druck gemacht haben. Sozusagen. Das gibt es auch Frauen, die sich hochschlafen, das ist ja überhaupt nicht. Ja, und auch diese eine, die Hauptanschuldigerin da, diese Italienerin oder was sie da war, der Name fällt mir gerade jetzt nicht ein, die ist ja wohl auch als seine Freundin aufgetreten bei irgendwelchen Veranstaltungen oder solche Sachen. Ne? Also, das ist ja auch nicht alles so eindeutig. Ja, er hat dann doch mitgeklagt, weil es einfach sich zu sehr lohnt in Amerika. Ne? Fällen sind viel diffuser. Ich meine, wir reden ja meistens über meistens jetzt heute über sexualisierte Gewalt. Sicherlich sind aber auch Themen wie zum Beispiel außerhalb der Verfassung stehende politische Ansichten. Wenn wir haben jetzt Verschiedenes. Die Einzelpersonen, ein bisschen gesellschaftlich, die Industrie haben wir so gestreift. Wir haben mögliche Instrumente, also, wie man die einführen kann. Habe ich das richtig verstanden? Gerade den letzten Satz, er möchte auch das von der Verfassung abweichen und das kann ja heute alles sein. Ja, Feminismus soll auch mit in den Kanon aufgenommen werden. Ja, wird ja auch gesammelt. Wird ja auch gesammelt von der Antifeminismusstelle. Bräuchte man dafür nicht so eine Art Überwachungsorgan wie eine Sicherheitsbehörde für den Staat? Nein, Hauptsache man kann es im Nachhinein noch nachvollziehen. Staatssicherheit? Das Persönliche ist politisch. Ja. Und nicht mehr vielleicht einfach Politkommissare auch in die Betriebe. So, jetzt ist die Frage, wenn das ein gesellschaftliches und ein persönliches und ein Industrieproblem ist, was muss dann die Politik machen? Also Beispiel Fall Roger Waters. Alle, die ihn nicht kennen, der war mal bei Pink Floyd und hat mindestens fragwürdige, eher hart antisemitische und sonstige verschwörungserzählerische Geschichten in Interviews und auch auf der Bühne kundgetan. Daraufhin hat die Stadt Frankfurt gesagt, der soll bei uns in der Jahrhunderthalle, in der Festhalle spielen. Das wollen wir nicht. Und die beiden Betreiber, beide staatlich, sagen, wir wollen das nicht, weil wir glauben, er ist ein Antisemit und wir haben dafür auch Belege. Dann kommt ein Gericht um die Ecke und sagt, dürft ihr gar nicht. Das Gericht hat die Entscheidung quasi wieder. Vorher sagen, ne? Wie damit umgehen? Ich vermute schon richtig, dass du auch von der Politik eigentlich forderst, da härter reinzugehen. Absolut, ja. Ich kann nur keine allgemeine Lösung hinlegen, wo ich sage, die ist komplett durchdacht, die macht total Sinn und die wird für immer so funktionieren. Das kann ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall. Das Problem hast du ja gerade da angesprochen, Herr Moderator. Ne? Also die haben das alles gesagt, für uns ist das alles antisemitisch, ja. Aber das können die ja von früh bis spät sagen, dass das ihrer Meinung nach so ist. Aber deswegen heißt es ja noch nicht, dass wir das alle so zu sehen haben. Unbedingt. Und auf der anderen Seite, wenn die da irgendwelche Verträge abgeschlossen haben, auch da wieder. Das wird sicherlich auch Vertragsgeschichten gewesen sein. Und bei Waters finde ich es halt... Scheißdreck an. Also die Leute sollen das individuell entscheiden und wenn dann sich Deutschland dagegen entscheiden... Wenn sie das gebucht haben, diese Arena da, und dann hat sich da haben die diesen Vertrag abgeschlossen und dann kamen sie da irgendwie eben eine Woche vorher und haben gesagt, jetzt sollt ihr hier auftreten, das geht. Ja, über dem Ganzen diese Geschichten, ne? Mhm. Und das Ding ist, das sind doch die Argumente, die Waters vorbringt, die ich nicht teile, sind genau die Argumente, die die linke Israel-Kritik immer und immer wieder anschleppt. Es sind eins zu eins die gleichen Sachen, die in, hier, wie heißt der, Ohanwe oder sowas sagt. Und da wird natürlich kein Fass drum gemacht, ne? Aber bei dem alten weißen Mann, da wird dann auf einmal irgendwie versucht, den zu canceln. Das wirst du in jeder linken WG in Berlin, wirst du jemanden finden, der die Sachen unterschreibt, die Roger Waters über Israel sagt. Ja? Das ist scheinheilig, ja, bis zum Anschlag, die ganze Nummer. Auf der, wie heißt dieses Ding da, Queer Pride in Berlin. Ja, genau, auf der Queer Pride in Berlin, wo die Leute irgendwie von den Bergen bis zur See und so. Ja, genau. Und das, deswegen finde ich, also, was er da sagt, tut mir persönlich eher weh, was er über Israel sagt, weil ich sehe das halt nicht so. Ich sehe Israel als das einzige Bollwerk der Zivilisation da unten. Ja, und also das, was er auch gerade gemeint hat, dass das angeblich auch in der Kunst so wäre von dem, das machen sie ja dann fest an dieser Nazi-Montur, die er da anhat. Ja, das aber machen sie an Run Like Hell fest. Ich meine, The Wall ist das prägende Album meines Lebens in der Form, dass ich das Album eigentlich nicht hören darf, weil ich sonst richtig schlechte Laune kriege. Und das begleitet mich seit 1982 und Run Like Hell ist schon immer ganz klar, das ist ja im Endeffekt ein Musical. Das ist ein Konzeptalbum. Und das ist immer ganz klar der Song gewesen, wo es um die Nazis geht, die durch die Stadt ziehen. Und sogar halt, das Ding greift ja durchaus Rassismus auf und solche Sachen. Es ist völlig lächerlich, aus Run Like Hell und der Nazi-Symbolik in dem, im Film und auch auf der Bühne jetzt auf einmal eine Verherrlichung von Nazis zu machen. Weil das seit dem Entstehen dieser Platte ist es genau das Gegenteil. Es ist eine Kritik. Ich meine, wer The Wall hört und sieht und sich ein bisschen damit befasst und glaubt, da könne man irgendeinen Nazi-Kram rausziehen. Der ist einfach nur bekloppt. Der hat einen Schuss nicht gehört. Weil notwendig, dass alle Strukturen sich beginnen, die Hand zu geben. Mhm. Und dass es nicht nur Leute wie wir sind, die auf der Straße stehen. Ich habe den Roger Waters-Fall verfolgt. Das ist frustrierend, dass tut auch mir weh, dieser schreckliche, alte, verwirrte Antisemit, den ich, also wirklich, das ist auch das Werk natürlich auch dadurch, auch für mich zum Beispiel beschmutzt. Könnt ihr sehen, ihr habt da Idiot. Zwei alte Säcke zum aushalten. Vergleichen. Zwei alte Säcke zum Vergleichen. Einen wie ich, der irgendwie versucht, das realistisch zu sehen, und ihn hier, der eine Bühne hat und versucht, so viele Punkte wie möglich zu machen. Das ist schon beschämend. Keine Handhabe. Wir haben es ja gesehen, es gab in allen Städten, zivilrechtliche und auch teilweise von offiziellen Gruppen Versuche, das lässt sich eben nicht verbieten. Das halte ich in dem Fall auch für richtig. Ich finde es tatsächlich auch gut, dass diese Forderungen im Raum standen, ne? Also dass auch aus der Bevölkerung entsprechende Forderungen laut gemacht wurden, dass es da entsprechend auch Petitionen gab. Also das ist ja eine super wichtige Ebene. Es muss ja gezeigt werden, muss drüber gesprochen werden. Aber eine Frage hätte ich jetzt grundsätzlich. Geht es auch um Kunst oder nur um den Künstler? Weil wir reden gerade nur um den über den Künstler und nicht über Kunst, die im Raum steht. Wir reden hauptsächlich über die Künstler und Künstlerinnen. Okay. Ja, aktuell zum Beispiel Lizzo. Und machst du da einen Unterschied zwischen Rammstein und Lizzo gerade? Nee, also zwischen Personen unabhängig, was deren Merkmale sind, mache ich keine Unterschiede. Wo ich Unterschiede mache, sind die Fälle für sich. Das meine ich. Ja, genau. Die Vorwürfe sind viel weniger hart. Aber was heißt das? Muss man jetzt Lizzo auch erstmal boykottieren, bis die Vorfälle geklärt sind? Ja. Moment. Viel weniger hart. Können die auf einmal in das Innenleben der Betroffenen hineinschauen und schauen, in welcher Form sie die jeweiligen Vorkommnisse belasten? Oder ich meine, gerade diese Lizzo-Geschichte hört sich für mich sehr nach Machtmissbrauch an. Hier haben wir eine Arbeitgeberin, die ihre Arbeitnehmer zu Dingen gezwungen hat, die diese nicht wollten, zu ihrer Belustigung. Cool. Und Und im anderen Fall haben wir Frauen, die freiwillig auf diese Afterpartys gegangen sind und dort eventuell Sex mit Herrn Lindemann hatten, was ich nicht weiß. Ich verstehe nicht, wo... Vorstellungen. Und die sind da freiwillig hingegangen und diese anderen Leute waren mit der Frau, die sie bezahlt, in Amsterdam und was weiß ich wo, auf der Rolle und sind dazu irgendwelchen Akten mit den Damen in den Etablissements gezwungen worden oder zumindest halt, hier, macht das jetzt, ist es ihnen befohlen worden, so ungefähr. Und es haben wohl auch welche gemacht, einfach weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Willst du mitten auf der Tour in Amsterdam auf der Straße stehen oder machst du das dann halt? Sind gravierend, nicht so gravierend wie das, was jetzt bei Rammstein im Raum steht. Trotzdem ja bereits schon in einem Bereich, der einfach nicht okay ist. Also die konkreten Vorwürfe sind ja sowas wie sexueller Missbrauch, religiöser Missbrauch, dann so Sachen wie, dass Leute 12 Stunden eingesperrt wurden, um eine Dauer-Audition abzuhalten und denen so viel Angst eingejagt wurde, dass eine der Tänzerinnen sich eingepinkelt hat, weil sie sich nicht getraut hat, den Raum zu verlassen und solche Sachen. Das sind trotzdem ganz, ganz klar verwerfliche Dinge. Und ja, auch hier, finde ich, ist man dann in der Verantwortung zu sagen, da nehme ich vielleicht erstmal einen Schritt von weg. Weil für dich ist dann der Schritt, okay, ich höre das jetzt erstmal nicht, ich ignoriere das jetzt erstmal. Religiöser Missbrauch ist auch gut. Weil, ich meine, die Religionen, die haben da ja auf jeden Fall auch schon so einiges auf dem Kerbholz historisch und so. An die wird auch nichts mehr vermietet, ja. Dürfen auch nicht mehr auftreten. Oder wie? Erstmal so lange, bis die Vorfälle geklärt sind. Ja, ich unterstütze das jetzt nicht, bis das geklärt ist finanziell. Mhm. Könnt ihr relaten, würdet ihr auch so machen? Ja, absolut. Könnt ihr auch nachvollziehen? Ich würde jedenfalls niemanden verurteilen, der jetzt morgen zum Lizzo-Konzert geht. Ich finde, das ist, kann man nicht, kann das schlecht pauschal beantworten. Alice, würdest du jemanden verurteilen, der zum Lizzo-Konzert geht? Oder würdest du, also was heißt verurteilen? Würdest du sagen, ey, ganz ehrlich, das ist ziemlich doof von dir? Also ich muss den inneren OPEC channeln und sagen, sie müssen sie auch fragen, zu was sie die verurteilen würden. Also milde Geldstrafe, Prügelstrafe oder Todesstrafe. Wie auf thatsafespace.net. Wäre interessant zu hören. Kurs bringen und in die Kommunikation gehen mit der Person, auf jeden Fall, ja. Wenn wir bisschen strugglen. Die Person am Herzen liegt, möchte ich ja deren Wertehaltung und deren Kopf verstehen. Wie geht's euch? Macht ihr Unterschiede zwischen Künstler oder Künstlerin, Schwere der Vorwürfe? Wie geht ihr damit persönlich um? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Und wir wollen jetzt mehrere Schritte aufeinander zubewegen, uns mit den sogenannten Kompromissen. Ich sage sogenannte, weil es gar nicht so einfach ist, immer auf den Punkt zu bringen, welchen Satz, welchen präzise Forderung man stellen kann, um die andere Seite näher an sich ranzuziehen. Ich habe es immer ein bisschen einfacher, weil ich mache den ersten Kompromissvorschlag. Ich zitiere mal Claudia Roth, die sagt, die Zeiten patriarchalischer Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen, sollten wirklich vorbei sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das so sein Boah, alter Schwede. Die Zeiten von Frauen, die bei Männern vor allem auf Portemonnaie und Status schielen, müssen dann halt auch vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob man denen das in der Form erklären kann. Ja, oder die Zeiten der Leute, das hatte ich auch schon mal hier geäußert, meine Theorie, die Zeiten der Leute, die, wenn der Frauen, wo es dann heißt, so ja, hier, machst du dich jetzt hier, stellst du dich jetzt besser mit dem hier irgendwie, machst du dem schöne Augen, damit es dir irgendwie, damit du vorankommst oder so, bist du denn für eine? Und die dann sagen so, nee, ich wollte das ja alles gar nicht. Nur so wie mit der, Küsserin von der spanischen Mannschaft und so, das habe ich so ein bisschen das Gefühl bei den bei einigen von diesen Fällen muss auch vorbei sein. Und Claudia Roth, ja genau. Claudia Roth, die uns gesagt hat, ja, was kann ich dafür? Ich habe hier dem Künstlerkollektiv gesagt, ladet einfach wen ein und jeder, von denen ihr einladet, darf nochmal 3 Leute einladen oder so. Und dann hatten wir hier diese schönen Karikaturen. Na, das ist Claudia Roth. Ich bin ja nicht schuld. Ja, delegieren. So machen ihren Job, delegieren. Sollte, sind sie aber nicht, sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Die Kulturbranche, das ist zumindest ihre Forderung, soll sich einen Verhaltenskodex tatsächlich anlegen. Also es soll verschriftlicht werden, was sind denn unsere gemeinsamen Werte. Und jetzt habe ich folgenden Vorschlag. In so einen Kodex würde ich zum Beispiel reinschreiben, ab MitarbeiterInnenzahl X. Ich würde da reinschreiben, mach kaputt, was euch kaputt macht. Aber in so einem Verein zu verlangen, dass er sich zur Demokratie bekennt oder so, ja? In so einem linken Verein, der mit Jugendlichen arbeitet, das ist zu viel verlangt, ja? Aber das muss dann da rein. Ja, genau. Ja, sind oder waren Sie jemals Mitglied einer nicht-kommunistischen Vereinigung? Oder gar 50 eine? Oder sowas braucht eine Firma zwingend einen Anlauf, eine Vertrauens-, eine Beratungsstelle. Das wäre meine eine Forderung und vielleicht würden wir... Was schreiben Sie? Können wir uns auf Vertrauensstellen in Kunst- und Kulturbetrieben und verpflichtende Awareness-Teams bei Veranstaltungen... Von der Aware-Macht. Und zum Beispiel gegen Machtmissbrauch systematisch. Systematisch? Mit dem Angriff Steiner wird der Machtmissbrauch... Strukturell praktisch. ...wenn wir noch zu tun... Awareness-Teams ab Veranstaltungsgröße X auch zwingend. Das würde ich sogar vielleicht immer. Vielleicht kann man das sogar gesetzlich festlegen. Oh mein Gott. Das wären jetzt die zwei Dinge. Also Awareness. Awareness-Teams, ja. Wer entscheidet denn, dass da, was ich mir da aware sein muss? Da bist du am Messer und da kommen zwei so Teenies auf dich zu und sagen, hey, der Frau hat zu lange auf den Arsch geguckt oder so. Die Leute, die Feminismus WTF geguckt haben oder wie am Sonntag in Hannover. Wahrscheinlich. Oder was? Wie wollen die ja nicht sonst nichts zu tun? Die müssen irgendwie auf moralische Vergehen achten oder so und müssen dann im Prinzip die Leute damit konfrontieren, auch dass sie da irgendwie was falsch gemacht haben, angeblich. Undankbare Aufgabe. Sehr unnötig auch. Verpflichtende Messdiener bei allen. Ja, so ungefähr. Ist jetzt die Hostie. Teams und Vertrauensstelle in Unternehmen, würdet ihr sagen, ja, gute Idee, dann geht ihr einen kleinen Schritt drauf zu. Und wenn ihr sagt, nee, ist mir egal, bleibt er stehen oder geht nach hinten. Okay. Und es ist auch alles überhaupt nicht machtmissbrauchbar, ne? Diese Awareness-Teams und so, ne? Also wenn man denen dann irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ihre Entscheidungen dann da auch zum Ausschluss von Leuten, Hausrecht und solchen Dingen dann führen, ne? Das ist ja auch alles keine Macht, die man missbrauchen kann, um irgendwelchen Leuten, die einem unmissliebig sind, irgendwie dann zu sagen, so, ja, hier, wir haben dich ja darauf hingewiesen. Und wir entscheiden jetzt einfach mal, dass du hier nicht aware genug bist für uns. Oder was? Na, aber das sind alles keine Strukturen, ne? Gegen irgendwelche Leute zu opponieren. Nee, kein bisschen. Deswegen kommt das ja auch alles aus den linken Parteien und so. Wir sind schon relativ weit zusammen. Ich bin gespannt, ob eure Kompromissvorschläge jetzt die Gruppe wieder auseinandertreiben oder doch näher zusammenbringen. Merkt euch eure Position und dann bitte eine Formulierung für die andere Seite. Okay? So, hier wird beraten, was könnte ein Kompromissvorschlag sein? Habt ihr einen? Also was ist ganz konkret, was könnt ihr ganz konkret auf den Tisch legen, wo ihr sagt, das bringt die Menschen zusammen? Was fordert ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Du, wir haben da so Institutionen, die sich darum kümmern sollen. Also erstmal gibt es so Gesetze, die sich die Leute selber gegeben haben, durch einen demokratischen Prozess, um sich dran zu halten. Und dann gibt es da so Dinge, die sind von den Gesetzgebern, also sollten davon zumindest unabhängig sein, sogenannte Justiz. Da haben wir uns eigentlich mal drauf geeinigt. Aber dann sind irgendwelche Bunthaarigen mit Problemponys gekommen und haben gesagt, ist uns aber egal, was da irgendwie bei rauskommt, strukturell. Wir hätten lieber ein Awareness-Team. Ja, man muss dem Thema nicht noch mehr Raum einräumen und noch mehr Mittelpunkt gönnen und so. Das ist irgendwie... Wenn dann einer dann so lange auf den Arsch gekommen, die Reinigen haben dann so wie die Minions so Helme auf dem Kopf. So. Bleiben dann da stehen und sagen, wir sind die Awareness-Gruppe ist wieder da. Wir sind in der Kompromissrunde, wenn ihr so wollt, bei Frage 12, Team Grün. Was ist denn euer Kompromissvorschlag? Wir haben uns für ein Statement entschlossen. Und dieses Statement heißt, kein Kunstwerk kann wichtiger sein als die Unversehrtheit einer Person. Könnt ihr real? Die Unversehrtheit einer Person, was wir natürlich so definieren, dass dass sie nichts mitbekommt, was ihrem Weltbild widerspricht. Was passiert? Sie kommen wieder mit so einer Bullshit-Quote zu einer Ecke. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass die Menschen leiden und wir Macht brauchen deswegen. Und wer uns keine Macht geben will, der will, dass die Menschen leiden. Wie leiden? So? Oder würdet ihr sagen, unsicher? Oder? Nee, sehe ich anders. Das ist... sehr komplex. Das ist ganz gut, aber da kann ich nicht spontan... Was ist. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Oh. Ja, die Frage ist, kannst du dir ein Kunstwerk vorstellen, was so wertvoll ist, dass die Unversehrtheit einer Person dem... Ja, Moment mal, wir haben das ja nicht definiert. Sprecht ihr hier von der körperlichen Unversehrtheit? Sprecht ihr von schweren psychischen Übergriffen oder sprecht ihr davon, dass jemand sich nicht gut gefühlt hat, weil jemand das falsche Pronomen benutzt hat. Ja, wir wollten doch nur die ganzen Bücher verbrennen. Die... Und selbst wenn wir eine Linie einziehen und sagen, das passiert aber nur, wenn jemand irgendwie schwer psychisch geschädigt wird, werdet ihr doch jede Legislaturperiode daran arbeiten, dass am Ende, auch wenn ich sage, Ricarda Lang, nee, das sage ich jetzt nicht, weil da ist schon jemand für angezeigt worden, aber wenn ich eine Wahrheit über Ricarda Lang verkünden würde, dann wäre ich schon an dem Punkt, dass ich durch die Ethikkommission in meinem Betrieb gekündigt und wahrscheinlich anschließend gevierteilt wäre. Das ist doch Unsinn. Wofür brauchen wir, wollen wir uns selber strangulieren? Haben wir irgendwie, ja, hat die Gesellschaft irgendeinen fiesen Fetisch, sich selber die Freiheit so weit abzudrehen, bis so es gar nichts mehr geht? Hat doch jeder argumentiert. Das, was sie da jetzt meint, weil sie irgendein Bild in ihrem Kopf hat, das ist doch immer das Argument. Es wurde doch noch nie irgendwas verboten oder verbrannt oder so mit einem anderen Argument als es richtet Schaden an. Das ist doch immer das Argument. Und wer sagt denn überhaupt, dass da haben sie auch komplett die Frage ausgeklammert, die sie am Anfang so groß gestellt haben, Künstler trennen von Kunstwerk. Was ist denn, was ist mit dem Recht eines Künstlers, ein Kunstwerk innerhalb der Gesetze, die uns beschränken, anzufertigen? Auch wenn es jemanden verletzt, ja scheiß drauf, gerade wenn es jemanden verletzt, muss er das Recht haben, dieses Kunstwerk anzufertigen. Wenn da halt Sachen drauf sind, die man nicht öffentlich zeigen darf, dann muss das Kunstwerk halt dementsprechend beurteilt und dann nur für Erwachsene zugänglich sein oder sowas. Aber im Grunde genommen, das ist doch das Lebenselixier unserer Gesellschaft und unserer Kultur, dass wir genau das tun können, was die hier eben nicht tun wollen. Also die Freiheit des Künstlers zu schaffen, was er will, und zwar unabhängig von gesellschaftlichen, aber nach Möglichkeit auch von monetären Zwängen, dass wirklich echte Kunst entsteht. Das ist alles so traurig und es wird alles in gleichförmiger, grauer, ungenießbarer Scheiße enden. Ja, und die schlimmsten Sachen, die den meisten Schaden zufügen, sind die am besten verbreitetsten Dinge. Was wie die Bibel, Koran, ne? Das musst du auch alles verbieten, wenn es ums Leiden eindämmen geht. Ja, und womit wir halt auf dem direkten Weg zu 1984 sind, ne? Alles, was irgendjemanden gestört hat, ist halt so angepasst worden, dass es niemanden mehr stört. Oder wir sind bei Iron Sky mit dem dreiminütigen Kurzfilm Der große Diktator von Charlie Chaplin. Ich weiß schon, was worauf du, ne? Klar, aber es ist nicht so einfach alles. Definiere Unversehrtheit in welchem System, wo, wie, was, so, ne? Oh. Also in meinem. Oh. In dem feministischen System, Junge. Ich weiß in ja nicht, was. Im Flinter-System, bei ihrer Community. Moralischen Kompass, nach meinen Vorstellungen, was Unversehrtheit betrifft, gehe ich einen halben Schritt vor. Okay. Für mich ist auch eine Person auf jeden Fall wichtiger als ein Kunstwerk. Ein Mensch ist nun mal das Wichtigste und nicht eine Kunst für mich persönlich. Also, aber das impliziert doch, dass ich die Aufführung eines Theaterstücks in irgendeiner Form verbieten können lassen muss oder halt zumindest irgendwie öffentlich was verbreiten darf über das Theaterstück, was ich darüber denke. Und dass sobald es mich irgendwie imaginär schädigt, dass ich irgendeine Rechtshand habe oder so einen Unsinn dagegen habe. Das ist völlig lächerlich. Was ist mit Schlüsselromanen? Wollen wir die einfach verlieren als Gattung, dass sich niemand mehr traut, einen zu schreiben? Oder? Ja, oder der Film Feminismus, what the fuck? Wenn ihr das irgendwelchen schwer, leicht beeinflussbaren Kindern irgendwie zeigst und dieser Männerforscher kommt da und verbreitet irgendwelche Scheiße von Patriarchat und so ein Kram. Das kann auch Leute schädigen. Bitte verbieten. Also, bitte keine Vorstellung am Sonntag. Ja, genau, das ist ja so ein bisschen auch der Punkt, wenn also Menschen sind wichtiger als Feminismus, what the fuck. Das ist ja ein bisschen sehr selbstverständlich, aber wenn es geht ja scheinbar jetzt ein bisschen darum, irgendwie zu verbergen, was die wirkliche Motivation hinter Gewalttaten ist. Weil es geht ja nicht, die Analyse geht ja nicht bis dahin, dass man fragt, was ist denn das Problem gewesen oder sonst irgendwas, sondern es heißt nur, Gewalt muss aus der Welt geschaffen werden. Gewalt hat immer Ursachen. Deswegen ist das irgendwie sowieso kacke, irgendwie immer nur bis dahin zu gehen, wo die Gewalt ist. Das reicht einfach nicht. So werden wir das nicht abschaffen. Also der beste Schutz vor Gewalt wäre im Prinzip, wenn man sich damit mal beschäftigen würde, mit den Gefühlslagen und so weiter, die dazu geführt haben, dass Gewalt passiert ist einfach. Ne? Und ja, da das kommt mit Patriarchat und so. Ja, Patriarchat und so eben. Ja, genau. Also ich finde, wenn eine Begründung wäre oder schon gar nicht eine Motivation im speziellen Fall. Also es gibt ja irgendwie, es gibt ja nicht Leute, die hauen immer zu und Leute, die hauen nie zu oder so, sondern das ist sowieso situationsabhängig eben. Ja, aber so wie es jetzt auch schon wieder formuliert hat, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Na, also das ist ja auch das Leiden der Leute, ja, weil sie halt irgendwelche Sachen gehört haben, die ihrem Weltbild widersprechen oder die sie nicht mögen oder die sie nicht im besten Licht dastehen lassen oder die Leute nicht wahrhaben wollen, dass die Flinter in Wahrheit ein biologischer Mann ist oder lauter solche Dinge. Wir kennen das ja. Der Abakan hat das sehr schön zusammengefasst, finde ich, mit dem Satz, die können halt nicht Gesetz und Moral voneinander trennen. Das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Ja, zumindest die haben irgendwie da so eine Verbindung, die ein vernünftig denkender Mensch in der Form nicht hat. Ja. Klar kann man etwas moralisch ablehnen, ja. Aber das bedeutet ja nicht, dass man dann Recht hat, es verbieten zu lassen. Ja. Animiert, auch interessant, hatten wir in dieser Kürze und trotzdem Komplexität, glaube ich, noch nicht bei einer Kompromissrunde, finde ich auch spannend. Spannender Vorschlag. Jetzt seid ihr dran. Liegt aber, glaube ich, an dem, was ich jetzt auch sagen werde. Es war ein gutes und wichtiges Gespräch, was wir immer wieder führen müssen. Mhm. Es war aber nicht ganz das Gespräch, was ich heute erwartet habe. Mhm. Wenn wir jetzt sehr, sehr intensiv über sexualisierte Gewalt und so weiter gesprochen haben, da würde ich jetzt nur, um der Dramaturgie der Sendung zu folgen, da gibt es keine Kompromissvorschläge von meiner Seite zu machen, denn es gibt keinen Dissens, keinen grundsätzlichen so. Die Anfrage, ob ich pauschal dafür bin, Kunst zu boykottieren, Verbote zu erlassen in moralisch fragwürdigen Situationen, die würde ich immer noch verneinen. Aber darüber haben wir die meiste Zeit heute gar nicht gesprochen. Wir haben am Anfang insofern habe ich keinen Kompromissvorschlag zu machen. Genau, also die Diskussion ist sozusagen jetzt in diese Richtung gelaufen. Dementsprechend enthalten wir uns dementsprechend auch eines Kompromissvorschlags. Da sind wir, glaube ich, auch die falschen Ansprechpartner an dieser Stelle. Aber nee, Bela, hatte eine sehr gute Idee. Also ich habe in die Runde vorgeschlagen, dass es eine externe Organisation geben sollte, die für die... Oh nein, Mädchen. Ich war mir so sympathisch. Jetzt kommt die Zivilgesellschaft, so bitte nicht. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nur von dem Wasser trinken, nicht von dem Kool-Aid. Awareness Teams everywhere. Ja, wir können uns auf eine... externe Organisation einigen. Nee, bitte nicht. Eine Disco, da kommst du dann zu dir und sagen bitte mir nicht was. Die Meldestelle Antifeminismus der Amalia und Toni Stiftung. Ja, genau. Hier könnt ihr eure Vorfälle melden. Pro Quote Regie. Bitte nicht die Genderleicht. Bitte nicht den Deutschen JuristInnenbund. Bitte alle nicht. Dieses Thema gemacht ist gegen sexuelle Belästigung und dass man mit der zusammen kooperiert, ja, Hand in Hand gibt und so schützt. Eine Überparteilichkeit. Genau. Ich finde diese Art von Institution, also so wie du es grundsätzlich vorschlägst, finde ich super, finde ich wichtig. Ich finde aber, dass dürfte nichts Externes sein, sondern das muss da vor Ort, wo diese Strukturen bestehen, eingeführt werden. Weil von außen den Zugriff auf Mauschelei hinterm Vorhang zu gelangen, funktioniert nicht so wirklich. Weil wenn das so wäre, würde das Rechtssystem noch im Richtig liegen. Und jedenfalls. Ich möchte nicht seinen Entwurf für eine Polizei sehen. Naja, eigentlich Unversehrtheit der Wohnung. Nun, das hindert uns ja daran zu sehen, was die Menschen dort aushecken. Die sind so eindimensional, da kannst du durchgucken durch die Leute. Keine Ahnung von Konsequenzen. Die denken sich was aus, es klingt gut und es kommt aus ihnen raus. Und die halten sich dabei noch für die überlegene Rasse so ungefähr. Weil wir alten weißen Männer, wir wissen ja gar nicht, wo es lang geht. Aber sie reden nur Grütz. Aufklären. Ich habe extra außen gemeint, weil man kann ja innen immer viel vertuschen, wenn man selber alles organisiert, deswegen eine externe, eine neutrale Organisation, die für die Opfer da ist, beziehungsweise ist damit sowas nicht passiert. Alles am Tisch und an die Presse am besten. Ja, die vierte Gewalt oder so, ne? Die externe Organisation. Also sie hat ja insofern recht, und das ist ja auch dieses Ding, ne? Klar, auch diese super tollen Awareness-Teams, die werden ja ihre Kumpels da auch nicht awaren und irgendwie rausbomben. Die werden dann nur die Gegner von ihren Kumpels rausmachen. Alte Weltmänner. Ja. Alte Weltmänner. Also insofern hat sie sich wahrscheinlich nur nicht groß damit beschäftigt, was es so für externe Organisationen gibt. Es gibt auch keine externe Organisation, die das als wenn die da irgendwelche Macht da kriegen sollen, gibt. Es ist die einzige externe Organisation, die es gibt, die wenigstens den Anschein erwecken kann, da irgendwie nach einem vorgegebenen Regelwerk zu arbeiten, ist halt die Justiz. Aber ist es nicht toll, wie diese Sendung, gutes Standbild übrigens, wie diese Sendung es geschafft hat, am Ende den Kompromiss so darzustellen, dass eigentlich alle sechs irgendwie die Kunst einschränken wollen und irgendwie Meldestellen einrichten, Riegel vorschieben und solche Dinge. Externe und das ist dann der Kompromiss. So eine Art Richterstellen oder so. Das wollte ich eben auch sagen, als der andere meinte irgendwie, ja, und dann muss ich das und dies sagen, nee, da kann ich keinen Kompromiss anbieten. Nein, du hättest als Kompromiss anbieten müssen und das knallhart, Freiheit der Kunst, Ende. Freiheit der Kunst in den aktuell strafrechtlich gegebenen Regeln und Ende aus, ja. Vorbei. Sie wollen noch mehr kontrollieren, sie wollen noch mehr Jobs absahnen, sie wollen noch mehr Kohle abziehen und so, ja, das war doch irgendwie auch klar. Von das daher. Design bei denen ist ja nicht immer so schlecht, aber dieses Mal auf jeden Fall, das erinnert mich so ein bisschen an diese Sendung zum Übergewicht, die sie da mal hatten, die war ja auch so angelegt, dass eigentlich alle Fragen nur in die Richtung gezielt haben, dass wir doch damit klarkommen müssen, dass die Leute übergewichtig sind irgendwie und dass das doch nicht so schlimm ist eigentlich und so weiter und so fort. Und damals hatten sie ja wenigstens diesen Abend ein Arzt irgendwie dabei, der auch irgendwie so ein Influencer ist bei Instagram oder so, der wenigstens ein bisschen probiert hat, das alles nochmal auf eine richtige Ebene zu bringen und den sie da deswegen auch alle abgehätet haben auf allen Seiten. Aber dieses Mal hatten sie ja gar keinen dabei, der irgendwie mal wirklich auf den Standpunkt gestiegen ist, nee, also wir müssen da überhaupt nichts machen. Und was die Leute da machen, wenn das strafrechtlich relevant ist, dann werden die Leute entsprechend verurteilt und dann müssen sie halt ihre Strafe dann da antreten und was irgendwelche Verträge da irgendwie sind oder irgendwie was, da kann sich zwar jeder irgendwie zu äußern und da seine Meinung dann irgendwie sagen, dass er das dann nicht mehr kauft oder dass sie kein weiteres Album mehr produzieren sollten oder, das kann ja jeder dann irgendwie von sich geben und irgendwie eine Demo anmelden, wo er das dann irgendwie sagt, dass er es blöd findet. Aber wir können halt nicht erwarten, dass sich die Gesellschaft danach richtet, weil das ist einfach Lynchjustiz. Das läuft so nicht. Und wir haben ja bei der ganzen J.K. Rowling-Geschichte anschaulich gesehen, wie sowas funktioniert. Ja, das sollte der Parabelritter ja eigentlich begriffen haben, weil scheinbar hat das ja da damals bei der Geschichte halt begriffen, dass es mit einem mit dem anderen nichts zu tun hatte. Interessant auch, dass der Fall gar nicht angesprochen wird, ne? Ja, ist ja kein sexuelles. Ja, aber gut. Sie übertragen sind ja schon mit ihren Flinters und so. Ja, eben. Ich meine, du könntest die gleiche Kasper-Riege von den Gelben da hinstellen. Die würden die gleichen Sachen sagen zu dem Thema. Ja, aber soll das sowas Ähnliches sein wie dieser Rat für die Lebensmittel, was sie da jetzt neulich aufgerufen haben? Dieser Musiker ist Haltungsstufe B. Dafür machen sie das, machen das für alles mögliche. Haltungsstufe Rat, B. Hm? Sorry. Haltungsstufe A, Haltungsstufe A bist du ein richtig, richtig super Kommunist, der alles nachbetet. Und Haltungsstufe D ist halt retweetet Reitschuster und liest Banisch und solche Sachen. Ja, ja, ich meine, es kommt dann dazu, ne? Dass ich sage, oh, das Spiel warum, nicht, warum, vielleicht, wenn man jedem Menschen diesen Buchstaben geben würde und der müsste den am Revers tragen. Damit alle immer wissen, mit welcher Haltung sie es zu tun haben, weißt du? Die Alphas, die Betas, die Gammas. So ein bisschen, dass man halt vielleicht nicht mehr nach Merit geht, was die Leute können, sondern einfach, wie gut sie das Lied singen können. Wie wenig Gefühle sie fördern. Wer am wenigsten Gefühle verletzt, kommt in die Alpha-Klasse. Und wer sein Maul nicht halten kann und irgendwie sagt, dass gewisse Leute dick sind. Ja, es geht halt nicht. Also du kannst dich hinstellen und sagen, ich mag Erdbeereis. Und damit verletzt du die Gefühle von irgendwelchen Leuten, die allergisch gegen Erdbeer sind, das nicht mögen. Du kannst dich hinstellen und sagen, ich mag Katzen. Dann hier. Ja, aber auch faktisch und strukturell, sie bauen noch so eine Art, wollen noch so ein Rad oder sowas einrichten. Wie gesagt, das ist eben da verletzt die Gefühle parallel von Katzenhaarallergikern, so. Die Gefühle von alleinstehenden Frauen, die zu viele Katzen haben, verletzt die Gefühle von Leuten, die lieber Hunde mögen. Du verletzt die Gefühle. Ich habe mich in Griechenland, auf einem Campingplatz mit Leuten über Orte unterhalten, an denen wir schon waren. Da habe ich gesagt, wie toll ich Ungarn fand. Und der eine ist aufgesprungen und hat gesagt, da müssten wir jedes Jahr hinfahren. Wir konnten ja woanders hin. Und ist weggestürmt. Und ich saß so da und alle anderen auch so. Okay. Sorry. Wenn die Leute noch Stimmen in ihrem Kopf hören, was die soll ihnen sagen, machen, dass Patriarchat kommt oder so. Du kannst das doch auch überhaupt nicht absehen, ob jemand sich jetzt. Du musst ja nur einen Fehler machen und sagen, Fräulein, können Sie mir mal helfen? Und dann springt dir die Flinte ins Gesicht halt und sagt, hier, der hat mich beleidigt, der will mich umbringen, der marginalisiert mich, was weiß ich. Es ist völlig irre. Ja. Ja, und hier oben, das sieht man auf jeden Fall, grenzenloser Spaß, da Humor, alles, was sie da auch jetzt irgendwie neulich hatten, das habe ich mir auch angeschaut. Und da hatten sie auf jeden Fall so richtig zwei unterschiedliche, also da waren die Leute wirklich unterschiedlicher Meinung, diese zwei Lager. Aber jetzt bei dieser Geschichte, da waren sich ja alle mehr oder weniger einig. Man hat sich noch zuleiden lassen von diesem Ding, halt eben von wegen, die Menschen leiden doch, aber das muss man doch irgendwie, muss man das doch lindern können, das Leiden. Durch irgendwelche autoritären Maßnahmen. Das muss doch gehen. Das muss man auch als Gesellschaft noch hinbekommen. Nagelt die Vernunft in das Volk. Hat Pilatus gesagt. Nee, wer hat das denn gesagt? Ziert. Ach, da steht. Ich will noch ganz kurz auf euch eingehen, weil ihr gesagt habt, das Thema war ja ein bisschen anders, als ihr dachtet. Ja, wir haben mit Boykotten angefangen, kamen am Ende woanders raus. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem einen Gedanken, den ihr jetzt mitnimmt. Wir haben ja gar nicht so wenig über Boykotte und was sie bringen können gesprochen. Geht ihr jetzt da mit einer Idee raus, wo ihr sagt, das wäre für mich jetzt so ein Kennzeichen oder eine Wegmarke, an der Stelle machen Boykotte Sinn und an der anderen Stelle nicht? Das ist so, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ne? Ich werde das nicht pauschal beantworten können. Ich finde es, aber das sind Themen, über die immer wieder zu sprechen ist. Das finde ich wichtig, immer wieder im Austausch zu bleiben. Denn es wird keine pauschale, jedenfalls mich einheitlich glücklich machende Lösung für all diese Fragen geben. Boykotte gehen auf jeden Fall von den Individuen aus und die Boykotte gehen von den Individuen aus und sind somit irgendwie keine Cancel-Culture, sondern eben Boykotte. Also das ist auch nicht so schlimm, dann wollen die Leute da machen, wie sie möchten, ob die dann boykottieren, ob sie sich dann dabei organisieren. Oder eine Organisation, die eine Lobby zusammenkriegen, das ist ja. Ja, was sie da jetzt wollten, sind von Boykotten auf Cancel-Culture gekommen, weil sie ja quasi gesagt haben, dass die Verträge alle gekündigt werden sollten und die Räume gekündigt werden sollten. Na, da sind sie auch quasi angekommen und waren sich einig. Also hat jetzt keiner gesagt, Lobby, nee, ne? Dieser Vertrag sollte nicht gekündigt werden wegen irgendwelchen Geschichten. Ja, außer halt, wenn die Leute dann irgendwie in den Bau einwandern und ihren Vertrag halt nicht erfüllen können, ja, dann kann er dann sicherlich auch gekündigt werden. Ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, werden schon auch Regeln drinstehen, dass er dann nicht verurteilt werden darf oder sowas, genau. Auch wenn er nicht im Bau landet, meine ich. Das musst du ja nicht drinstehen. Du kannst ja dann deinen Teil halt nicht erfüllen von dem Vertrag. Das, dann ist ja klar, dass der. Ja, manchmal, auch wenn er nicht ausfällt, wenn du sowas vorfällt, kann es so sein, dass dann was drinsteht, dass du trotzdem gekündigt wirst oder so. Aber die werden doch auch einen Teufel tun. Die verkaufen noch so viel Platten von Rammstein. Wenn die doch nicht kündigen, sind die doch nicht doof. Ich werd heute Abend, glaube ich, auch einfach, wenn ich ins Bett gehe, meinen Spotify auf Lizzo stellen und die Dings runterdrehen, die Lautstärke runterdrehen, damit ich es nicht hören muss. Einfach nur, um hier den Nasen was entgegenzuhalten. Das ist Rap oder was, ne? Ja, im weitesten Sinne. Keine Ahnung. Die durfte doch die gläserne Flöte von irgendeinem Präsidenten spielen. Also spielt auch Flöte. Ist ja auch eine polnische Musikrichtung, ne? Riebs und Hops. Ja, der Opa hat der erfunden. Ja, das ist eine gelernte Flötinistin, ne? Also, der Opa hat ganz viele Lieder erfunden. Das war ja auch so ein Ding, wo sich viele Leute drüber aufgeregt haben, aber im Endeffekt, ja, die war halt ein bisschen freizügig angezogen, als sie die Flöte gespielt hat, aber sie hat die Flöte eigentlich gut gespielt. Also, ich kann das ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie wieder so, das ist so die multiple intersektional benachteiligte Frau ist die erste, die diese Tröte da spielen darf. Das ist fast wie der erste schwarze Zwerg ja, zu sein. Ja. Diese ganzen Symbole gehen mir alle nur noch auf den Sack. Und das ist halt auch, da kann ich kurz nochmal aufgreifen, was der Typ da in Grün rechts gesagt hat, dass das immer wieder und immer wieder diskutiert werden muss. Ich glaube, dass genau das ist das Problem auch, weil der Gesellschaft irgendwann der Kopf platzen wird. Du kannst eine Gesellschaft nicht jahrelang wie unsere Gesellschaft unter Druck setzen, immer wieder mit immer neuen Regeln und immer neuen Verhaltens- und Änderungen und Krieg und Corona und dem ganzen Scheißdreck. Irgendwann werden die Leute platzen. Und ich glaube, das dauert auch nicht mehr so lange. Weil gerade mit den Geschehnissen jetzt, glaube ich, das Fass einfach überläuft an Frustration in diesem Land. Und wenn wir jede Scheiße noch so weit zerreden in Patriarchat und was und strukturell und Kackdreck. Ja, dann ist halt Kritiker von Beruf. Ne? Der möchte halt, dass wir möglichst nie irgendwo ankommen und immer schön weiter. Ja, Hinkelstein, man muss nicht von Morrissey und der Hinkelstein sagt, man muss ja nicht zuhören bzw. sehen, ja, aber man kriegt ja die Auswirkungen trotzdem ab. Ja. Du siehst also aber die Auswirkung ist ja, ich kann keinen ordentlichen Film oder fast keinen ordentlichen Film mehr gucken, weil nur noch Dreck kommt. Das ist ja die Auswirkung dessen, wenn ich da nicht hingucke und irgendwie wir das alles weiter geschehen lassen. Also ich komme ja immer viel aus der kulturellen Ecke hier und mir ist Angst und Bange um das Erbe der westlichen Kultur, wenn das hier so weitergeht mit allem. Du siehst ja bei dem Migrantenthema zurzeit, wie die Politik schon anfängt zurückzurudern. Und das wird vielleicht die anderen Themen auch nochmal betreffen. Ne? Ja, weil die auch erst nachdem sie rumgeschrien haben, es geht nicht mehr. Also ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis sich da wirklich was bewegt. Ich glaub, zum Beispiel vielleicht mal ein Zimmer einsperren oder so. Nein, keine Gewalt. Also heute dieser Tweet vom Außenministerium. Ja. Das hat doch einfach schon alles. Ja. Nicht zu viel vorweg für Sonntag. Ja, aber das besprechen wir Sonntag, aber... Oh mein Gott. Meine Herren. Und ja, Sonntag werden wir auch noch die Geschichte von Herrn Danisch besprechen. Das ist einer der bestürzendsten Artikel, die ich in letzter Zeit lesen durfte, auf dem Blog von Hartmut Danisch. Ist ein langes Lesen, aber kann in der Vorbereitung nicht schaden. Wenn ihr Lust habt, lest mal den aktuellen Artikel darüber, wie er zum Ziel des Verfassungsschutzes geworden ist. Mhm. Ja, da wird einem Angst und Bange. Ja, also, nicht so viele erfolgreiche Blogger mehr, ne? Glaube ich. Also, was da jetzt alles passiert, das hätte ich mir in meinen wildesten Träumen so nicht vorgestellt. Vor allem, dass es so schnell geht. Oh, da bin ich ja gespannt, da bin ich was zu tun wird. Ein Tisch, wir haben, glaube ich, zwischendurch auch sehr klar gemerkt, wo es Dissens gibt, wo ihr auch nicht übereinkommt. Das hat man durchaus auch an den Bewegungen gemerkt. Am Ende des Tages einigt ihr euch zumindest hier in diesem Feld auf einen Mindest. Ja, wo gab es Dissens? Also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, sie haben sich darüber gestritten, ob die Leute, die jetzt, also der eine hat gesagt, ja, beim Rammstein, die Leute fühlen sich beschuldigt, wenn ihr da steht und eine Demo macht. Und sie hat gesagt, Struktur, Flinter, ich bin nicht dafür da, die Leute denen irgendwas beizubringen. Das war der Dissens. Habt ihr noch einen Dissens festgestellt? Ach ja, und innen und außen, ob das Aware-Team von innen oder von außen kommt. Das war auch noch ein Dissens. Sonst Gab es noch Dissens? Also das letzte Mal kam die Wehrmacht von Westen und ist dann nach Polen. Immerhin gab es keinen Dissens darüber, wie das jetzt mit der Unschuldsvermutung ist. Offensichtlich haben das doch alle anerkannt, respektiert, dass es eben da diesen Primat gibt sozusagen. Naja, nicht wirklich. Die Dame meinte ja, ist doch egal, ob die Leute verurteilt werden. Und die andere meinte, es ist nur, weil da jetzt 900 irgendwie angezeigt werden und 800 von denen nicht verurteilt werden, heißt das ja nicht, dass die anderen alle gelogen haben. Also insofern. Darf man noch. Aber es ist ja nicht zum Disput gekommen darüber, sozusagen. Darf man noch Primat sagen, wenn Flinter auf dem Bildschirm zu sehen sind? Die Kardashianisierung der Politik, das ist auch gut, ja. Wertekompass, das verbuche ich als kleinen Erfolg und deswegen herzlichen Dank für 13 Fragen. Dankeschön. Danke. Also ich würde ganz gerne diesen Punkt, den ich immer versuche anzubringen, auch mal irgendwie durchsetzen. Vielleicht liegt es an mir, dass ich den nicht richtig ausdrücken kann. Ich glaube halt, dass die Ebene des lauten Angreifens kontraproduktiv ist und irgendwie werde ich da oft fehlverstanden, habe ich das Gefühl. Und auch hier hat es nicht so richtig funktioniert. Ja, du wirst fehlverstanden von Leuten, die unbedingt laut angreifen wollen. Und auch nicht wirklich fehlverstanden, sondern die wollen dich halt viel verstehen, weil sie lieber laut angreifen wollen. Und meinen, nee, Leute mit wenn du nicht laut angreifen willst und irgendwie drüber nachdenken willst, was passieren soll, dann bist du der Feind. Und das Appeasement-Parabelritter. Appeasement haben. Funktioniert bei diesen Leuten nicht. Du streckst ihnen die Hand hin und sie reißen dir den Arm am Schultergelenk ab und fragen nach der anderen Hand. Lern's doch endlich. Aber dann würdest du halt auch nicht mehr in den Kanälen kursieren. Ne? Muss man immer sehen, das ist ja eigentlich schon fast Machtmissbrauch gegenüber dem armen Parabelritter. Vielleicht würde er gern deutlicher werden, aber er kann sich das ja nicht trauen, weil er ist so. Ja, aber es ist doch andersrum auch sinnlos, wenn so ein Typ wie der Parabelritter dann ruhig bleibt und so einem was erklärt oder blöde Rückfragen stellt und blöde Zusammenhänge irgendwie findet und die dir um die Ohren haut und so eine scheiß Rabulistik oder so, ne? Ja, dann wie sitzt du denn da ruhig bleiben und wie soll das denn überhaupt Sinn machen? So, also ich weiß nicht genau. Natürlich soll man im Prinzip immer ruhig bleiben, aber da kannst du das Gespräch auch ganz besser sparen, glaube ich. Diesen also, Punkt anzubringen, weil ihr vermutlich einfach komplett anderer Meinung seid. Ich denke, dein Punkt wurde durchaus gehört und verstanden. Nur ist da halt, na, was heißt abgelehnt, aber manchmal ist vielleicht der Grund, warum man diskutiert oder die Konfrontation an sich wichtiger als es fühlt sich nicht so angenehm an, würde ich sagen. Das ist ja gar nicht das, was ich sage. Ich glaube, ja, wenn man sich was verändern will, dann ist deine Gefühle sind mir egal, aber meine Gefühle müssen von der Abwehrmacht geschützt werden, ne? Wenn sich das für dich unangenehm anfühlt, dann musst du da durch. Das ist Katharsis, du bist Täter, du wirst bestraft. Gerade für was? Was ist die Schuld von einem Rammstein-Fan? Das hat er mir immer noch nicht sagen können, offensichtlich. Warum muss ich Menschen, die überhaupt nicht an der Tat beteiligt waren, die Schuld ist, dass sie da hingehen, oder was? Du bist ja echt ein komischer Vogel. Damit kann man ungefähr alles, jede Willkürherrschaft rechtfertigen mit euren Konstrukten. Man hat ja an vielen Ecken Schuld, deswegen kann man immer viel beichten und sonntags. Es ist einfach viel mehr Arbeit, als sich hinzustellen und zu schreien. Und dementsprechend. Das stimmt, ja. Aber es ist eine Facette. Also, ich glaube, wir leben alle irgendwie ein bisschen in unserer Bubble so. Und meine Bubble teilt Werte und meine Haltung. Und so ein Moment wie heute, dass man einfach so viele Leute mit so vielen verschiedenen Meinungen hat und auch so viele. Es gibt so viele Grauzonen einfach, die man sonst. Wir hätten da eigentlich uns drei hinstellen können. Wir sind ja auch drei. Dann hätten die mal eine andere Meinung gehört. Was du da sagst, ist das kulturmarxistische Scheiße. Ja. Mein Kompromiss ist in den Wald gehen, Kulturmarxismus zerschmettern. Ein Witz ist ein Witz ist ein Witz. Ne? Nicht die Möglichkeit hat, so ausführlich zu besprechen. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und nicht schweigen. Ja. Frauen sollen nicht schweigen. Oh, nicht schweigen. Ich muss nicht drüber reden, auch wenn ich den Mut haben, aufzustehen und für sich einzustehen, ist auf jeden Fall schwierig und zart, aber das Einzige, wie es meiner Meinung nach geht. So. Wenn euch 13 Fragen gefällt, dann dürft ihr hier unseren Kanal abonnieren. Hier oben gibt es eine. Ja, redet über Motive, nicht über Gewalt an sich. Das hat keinen Sinn. Das bringt nichts. Gewalt als Gewalt zu bekämpfen. Das muss dahinter geguckt werden. Humor mit Grenzen. Wenn ich das schon wieder sehe, ey. Darf Humor alles? So mit dem Pocher, ne, ja. Ist Monogamie noch zeitgemäß? Ja, fand ich auch okay, ja. Das mit dem Darf Humor alles, also da hat Pocher auf jeden Fall, also da hat er mal ein paar Sachen gesagt, die wirklich aber auch da, ne, du überzeugst die Leute nicht irgendwie, ne? Also es geht nicht, die ändern ihre Meinung nicht. Und die andere ist halt auf diesem Reis-Entschein-Podcast, das ist die Pro-Dame von dem grenzenloser Spaß, vom Reis-Entschein-Podcast, das, wo auch die Republika Beiträge rausgesucht hat, bei ihrer Kollegin da wahrsclich. Und wir haben Reis für einen 5-Euro-Schein. Hinkelstein ist alt, der kennt noch Spiel ohne Grenzen. Kennst du das noch, Mama? Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber ich weiß, dass wir das da sind Städte gegeneinander angetreten, die hatten immer so komische Parkours, so riesige Dinger, so Outdoor. Ja, es waren so Sport, die können so Wettkämpfe machen und so. So ein bisschen wie Takeshis Castle. So in der Richtung, halt mit so Geschicklichkeitsprüfungen und so. Ja, genau. Oh Mann. Massiver Nostalgie-Flashback, vielen Dank. Ja, wieso, was hat man denn? Nee, weil wir hatten es ja eben mit grenzenlosen Geschichten und so, deswegen spielen wir Grenzen. Ja. Lass den Ritter nicht in euren Wald. Besser als am laufenden Band, wa? Rudi Carrero. So, am laufenden Band war eine wunderbare Show. Die habe ich immer gerne moderiert. Vor allem das Fragezeichen ist mir in wohltuender Erinnerung geblieben. Was sie für Produkte da geschoben haben. Naja, Der Rudi. Mann. Ein Rudi. Was der alles mit. Ein Rudi würde den Böhmermann. Der würde den einfach zerfetzen. Ja, wenn wir Rudi in voller Stärke irgendwie reaktivieren könnten. Wo sind diese Leute? Wo sind diese Leute mit Format, mit Persönlichkeit, mit irgendwie einem gewissen Etwas? Bei YouTube und Twitch. Ja, das wahrscheinlich. Und die holen sie sich dann aber auch ran, ne? Also. Ja, aber da habe ich jetzt auch niemanden. Also, ja, aus anderen Programmen eben, Leute. Ich hänge da halt den Helden meiner Kindheit nach. Das hat doch keinen Sinn, das ist doch immer die gleiche Entwicklung. Die holen irgendjemanden. Früher kamen die auch gerne auch mal vom dritten Programm oder so. Ja, die waren ja auch ganz, ganz gut, die Leute und so. Aber dann haben die geholt und haben die auf den 20.15 Uhr Sendeplatz irgendwo gesetzt, mittwochs abends. Und dann sind die schlechter geworden einfach. Und Rudi Carrell hat doch auch quasi einen Böhmermann gemacht. Der hat sich doch mit einem Ayatollah angelegt, wisst ihr noch? Ja, aber das war ja nun wirklich so zahm. Ja, war es auch, aber ich meine, also, von internationalen Auseinandersetzungen halt eben auch, ne? Aber ja, aber also das ist ja im Gegensatz zu dem, was Böhmermann gemacht hat. Böhmermann hat den Holzhammer benutzt und irgendwie er halt die Narkosespritze so ungefähr. Also, das war ja wirklich, das war eine andere Zeit. Ja, es waren beides so sexistische Sachen. Ne? Böhmermann hat doch auf dem Erdogan rumgehauen. Nee, der Carrell hat damals irgendwie so über Proteste im Iran und was weiß ich. Und dann haben sie ein Bild vom Ayatollah eingeblendet, das mit BHs beworfen wird. Und das war die ganze Nummer. Okay. Ja, ich glaube, Rainer, die Helden meiner Kindheit haben den Weg gepflastert. Ich glaube aber, dass Harald Schmidt wenig mehr bereut in seinem Leben als Böhmermann. Also er wurde ja mal gefragt in irgendeiner Diskussion bei einer seiner Sachen, was er von dem hält, was Böhmermann macht. Und er hat gesagt, das läuft unter meiner Wahrnehmungsschwelle. Ja, also ich glaube, der ärgert sich genauso wie wir, dass er sich da geirrt hat. Wobei ich auch der Meinung bin, dass Harald Schmidt ein bisschen überschätzt ist. Nee, ich fand ihn ja früher auch großartig, aber... Hast du die alten Schmidteinander vor? Oder die Ausschlüsse haben und so? Nee, hab ich nicht gesehen. Oh. Das hat sich bei mir immerhin das rechte Maul, was da rumliegt. Ich war ja doch noch selber, das kann natürlich sein. Weil ja, also Schmidteinander war noch viel mehr Anarchie und viel mehr. Im Endeffekt hat er auch Ärger gekriegt. Mut und Fernsehnachrichten so weiter, ne? Der als Lädner-Typ war er auf jeden Fall im Endeffekt ein Messdiener-Abziehbild vom. Ja, aber er hat schon ein paar schöne Sachen in der Show gemacht. Also das Nazometer oder unvergessen dieser Auftritt in Führeruniform, wo er dann irgendwie gesagt hat, ich warne die Jugend davor, sich in rechtsextreme Bewegungen einzureihen. Das führt zu nichts. Ich fand ihn schon sehr, sehr lustig auf seine Art. Klar, Letterman ist auf jeden Fall das Vorbild gewesen. Viele von den Witzen waren wahrscheinlich auch geklaut, ne? Aber ich glaube wirklich, du müsstest mal ein paar alte Folgen schon miteinander sehen, um zu merken, warum der bis dahin gekommen ist. Da war, glaube ich, nicht so viel geklaut, ja genau. Das war auch echt witzig. Also, da waren schon großartige Sachen dabei. Die Hupdolls. Also. Schmidt an der Hupdolls. Ja, willst du heute gar nicht mehr machen können, ne? Mit den Hupdolls ist es sexistisch, mit der Oma das ist altersdiskriminierend. Hm. Was er da gemacht hat, der Schmidt. Deswegen muss man das heute auch mit einer Warnung senden. Vorweg. Ja. Feuerstein, der Dan sagt, Feuerstein, Herzchen hier. Ja, natürlich, Feuerstein ist die Hälfte von der ganzen Nummer. Ohne den wäre Schmidt miteinander lange nicht so gut gewesen. Und der ist ja sicherlich, ist ja auch zum großen Teil einer von den. Der hat ja ein Mad-Magazin gemacht davor. Auch sowas, was aus meiner Kindheit noch kommt. Aber er hat sich auch immer nehmen lassen, sozusagen. Er hat sich immer hingegeben für die bösen, für die viel schlechten Rollen und so, für die Frauenrollen und so. Er war ja auch klein, ne? Ja, aber das ist halt, sich über sich selber lachen können, ist der erste Schritt auf dem Weg zum großen Komiker. Also. Ja, aber so jemand, der irgendwie mal was Gewagtes macht, aber mit Niveau, nicht? Ja, und da kommen Gäste wieder ein, nicht nur Leute, die gerade ein Buch geschrieben haben oder einen Film veröffentlicht haben oder so, ne? Das ist ja auch beim DZF früher immer so der Fall, dass immer nur diese. Ja, gut, aber davon leben die Late-Night-Shows, ja. Wenn keiner einen Film oder einen Buch verkaufen wollte, wäre da ja. Ich habe auch gesagt, dass das halt nicht ging in Deutschland, weil du hast einfach nicht so viele Leute, die überhaupt so interessant sind. Dass du jeden Abend da irgendwie zwei Leute einladen kannst, oder so wie das bei den amerikanischen Date-Night-Shows ist. Aber doch. Das hat ja dann, das hatte ich, fand ich auch so ein, wenn man jetzt einen kleinen Kulturrundfahrt, so ist es mit Jochen von der Lippe damals. Weil der hat sich ja ganz normale Leute geholt, die irgendwas Abgefahrenes gemacht haben. Der Typ, der irgendwie mit Fleisch, Fetischismus hatte und was weiß ich für Verrückte. Okay, die da waren. Nee, oder der Typ, der, wie gesagt, der so Zahnarzt selber gemacht hat. Ja, der Typ, der seine Zähne selber gemacht hat. Der mit der Schlagbohrmaschine und einem Adapter sich die Zähne selbst gemacht hat. Das Thomas Fett für Diesel erfunden hat oder so. Alter Schwede, was Fett. Und der gibt es nicht so viele, ne? So tolle, so außergewöhnliche Sachen gibt es eben nicht mehr so viele. Ich weiß nicht. Da hätten wir vielleicht eine 20er oder so. Weil da haben die Leute alle schon den gleichen Haarschnitt wie in Nordkorea. Ja. Da macht sich keiner mehr die Zähne selber rein. Friedrich Kaiser. Wohlstandsverwahrlosung hier. Ja, und heute kommt nur noch, ja, bloß nicht anecken, bloß niemanden ärgern, bloß auf keinen Fall jemanden, der was Falsches sagen könnte, da vorne hinsetzen. Nur Leute, die auf Linie sind. Schön Facebook bereinigt halten. So. Und wer nicht ganz auf Linie ist, den schüchtern wir halt so weit ein, dass er sich zu gewissen Themen nicht mehr äußert und so weiter und so fort. Genau, Leute, die was in der Biografie haben, die kriegen sowieso keinen Job mehr. Okay, der Hackfleischtyp war ein Fake, das war der Sänger einer Gothic-Band, sagt Uli S. So. Vielen Dank für diesen Hinweis nach 20 Jahren. Bei Domian gab es einen Hackfleischtyp. Das gab es dann schon. Aber ja, wie real das ist. Das war wahrscheinlich auch ein Fake. Das war andere, krass. Nee, der Typ mit der hat den, ach, das ist echt, das bringt den Horror zurück, der Typ mit der Bohrmaschine. Hurra. Ja, das stimmt, das war schon krass. Er hat dann irgendwie auch erzählt, dass er Familienmitglieder auch abgehört hat. Ja, der behandelt auch irgendwie Familie und Freunde. Ja. Nee, komm, da muss man hier. Muss man erweitern oder kann man das zustopfen? Ein Bioleck, der nicht nur Monty Python nach Deutschland gebracht hat, der im Endeffekt auch daran schuld war, dass Kate Bush hier so abgehoben hat und der noch mehr Musiker irgendwie den Deutschen unter die Nase gehalten hat, um mal dran zu riechen, die dann hinterher großen Erfolg hier hatten. Der hat Musik geliebt und er hat seinen Job geliebt und er hat es geliebt, diese Show zu machen. Heute stellen die da doch nur noch Sprechpuppen hin. Die lieben doch nicht, was sie da machen. Die schreiben ihre Texte nicht selber. Der Bioleck hat seine Texte selber gemacht. Der wusste, was er da macht. Ja, wenn der Böhmermann heute rutscht, ist eine Leidenschaft. Ja. 13 Fragen, ey. Nee. Dafür werden die 1836 ausgegeben. Das ist echt unser. Ein Kompromissvorschlag. Ja, wir machen einen Arbeitskreis. Wie gesagt, von allem, was die haben, ist diese 13 Fragen ja noch echt mit das Beste. Also, ohne Scheiß. Ja, wenigstens hin und wieder mal. Weil die haben sich ja ewig dann entschuldigt, aber die hatten ja sogar meinen Gunnar Kaiser da. Und haben sich dann später entschuldigt, dass sie den nicht mehr einladen würden, weil er ja dann gesagt hat, Corona ist Quatsch. Das war ja dann zu viel. Das ging ja dann nicht mehr. Ja, genau. Zu viel ist gut. Tja, Corona ist Quatsch. Corona gibt es ja. Gab es ja vorher auch schon. Ja, und Fekekan sagt, Biolek war noch ein richtiger Gentleman, der hat mit allen geredet. Das ist auch so eine Qualität. Diese Leute haben sich nicht für irgendwie die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, verkauft und haben dann irgendwie jemanden gespielt, sondern die haben ja, nicht nur das, neutral jemanden zu Themen sprechen lassen. Es wird ja auch die Kulturlandschaft mitbestimmt, dadurch, wer dann da auftritt und so weiter. Und dementsprechend bestimmt man auch die Richtung so ein bisschen mit. Vielleicht ist ihm das irgendwann gewahr geworden und dann haben sie sich gedacht, ja komm, Neutralität können nur ein andermal brauchen. Also. Da kam Haltung eben. Haltung. Nächstes Video sagt der Hekaron. Nächstes Video kommt Sonntag, Hekaron. Ja, wir gucken jetzt nicht noch eins. Voraussichtlich. Ihr habt doch jetzt bis Sonntag Zeit, Miete pro Kopf und Knicklicht von Abel Deparian zu lesen oder euch auf thatsafespace.net umzusehen. Oder noch besser, ihr geht in den Wald. Genau. Wenn euch da ein einäugiger Parabelritter anspricht, sagt ihm einfach, geh weg. Solange das noch nicht so kalt ist. Ich habe mir ein Eis gekauft, weil sie beim Soft-Eis-Verkäufer, der war in einer ganz dicken Jacke eingepackt. Echt so kalt? Ja, dann frierst du. Ja, gib mir trotzdem Eis. Wahrscheinlich vom Eis friert er so. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Er war aber einfach nur ein cooler Typ. Nein, denn im Wald sind nicht die Räuber. Das ist eine Geschichte, die Waldgegner erzählen, um die Leute aus dem Wald fernzuhalten. Wir sind doch Oger, was soll uns denn der Räuber anhaben können? Oger? Ich dachte, die wohnen in... In Affen sind wir so. Mittelfranken, ja. Also wohnen in Mittelfranken. Primaten meinst du? Oh, jetzt haben wir es schon wieder gesagt. Schon wieder das böse Wort. Ja. Nein, Dewey, deinen Kommentar lese ich nicht vor. Ich möchte auch keine Wörter verbieten. Das muss ich eigentlich als Statement. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Und das soll nicht ändern. Kulturmarxismus. Bis Sonntag. Bis Sonntag um 18 Uhr. Ach, ich habe jetzt eine Monta Monika übrigens. Ne? Ich könnte bald mal mithalten hier. Oh, Duett.